So, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Vorstandssitzung des Bundesvorstands der Piratenpartei Deutschland. Nachdem ich ein wenig an den Rechner gehetzt bin, habe ich gerade das Pad nicht offen. Ganz kleinen Moment, ich bin gleich soweit. Mein Rechner hängt nämlich obendrein noch, das ist ganz toll. So, also, Versammlung leite ich. Beginn war 20 Uhr und ich meine 2 Minuten. Anwesend sind Lothar, Thomas, Sebastian, Lilly, ich selbst, Dorle, Tobias und Petra. Entschuldigt ist Carsten, der ist noch auf dem Rückweg von einer Arbeitsgeschichte. Damit wäre dann die Beschlussfähigkeit gegeben. So, dann sind wir bei der Genehmigung des letzten Protokolls. Der Link dazu steht im Pad in Zeile 30. Ich bitte darum einzutragen, ob ihr dafür seid oder eben nicht. Wenn für mich bitte jemand eintragen würde, dass ich dafür bin, dieses Protokoll zu genehmigen. Damit wäre dieses Protokoll dann auch genehmigt. Dann sind wir beim Termin der nächsten Sitzung. Die wird stattfinden am 3.5.2018. Und ab dem nächsten Mal treffen wir uns um 20.30 Uhr. Damit sind wir beim Bericht des Vorstands. Carsten ist, wie gesagt, nicht anwesend und damit entschuldigt. Und der Nächste, der am dransten ist, ist Sebastian. Na, Ben, ich komme frisch aus dem Stau, deswegen sorry, wenn ich jetzt ein bisschen außer Atem noch bin. Womit ich beschäftigt war, es gibt hier und da Dinge zusammenzutragen für die Ressource, die ich habe. Es sind wie üblich Datenschutz, aber genauso auch beim P-Shop, wo es hier und da Aufgaben gibt, die erledigt werden müssen, weil wir auch von Datenschützern darauf aufmerksam geworden sind, so Sachen anpassen wie die Datenschutzerklärung und ähnliches, was sich nicht ganz so leicht gestaltet, weil an Stellen Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, wo man nicht mit gerechnet hat. Ansonsten war ich mit Telefonieren beschäftigt, vor allen Dingen im Vorfeld unserer Klausur über Themen, über die wir besprochen haben. Dann auch nach der Klausur und vor allen Dingen auch nach der Sitzung am Montag natürlich viel. Ich glaube, das fasst jetzt ganz grob zusammen. Ja, vielen Dank dir. Habt ihr Fragen dazu? Damit sind wir bei Lilly. Ja, wie wir alle war ich bei der BUFO-Klausur. Ich habe am gestrigen und vorgestrigen Tag in Frankfurt eine Einladung der Evangelischen Akademie Hessen wahrgenommen und habe da zum Thema Digitalisierung gesprochen. Der Professor Fowe war noch anwesend und jemand von netzpolitik.org. Das ist im Rahmen deren Stipendiatenprogramms gewesen, wo sie sozusagen junge Menschen mit Influencern wie mir zusammenbringen. Ich fand das wahnsinnig witzig. Auf jeden Fall mit Menschen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft etc. zusammenbringen und da gemeinsam Projekte machen. Die machen da auch ganz spannende Sachen, irgendwie so eine App für den eigenen Wahlkreis sind da einige am entwickeln. Ich habe mir da einiges erzählen lassen. Das würde ich dann eben auch, wenn die weiter dort sind, vertiefen. Ansonsten am Montag haben wir die Presseneuausrichtung angestoßen. Ich habe mich aber auch sonst um Pressekontakte und den Presseverteiler gekümmert. Der ist in einem extrem beklagenswerten Zustand leider und habe mich schon mal startweise an die Ausarbeitung von so 1-2 Schulungen gemacht, die eventuell gebraucht werden könnten, bloß dass man schon mal was liegen hat, wenn es nötig wird. Ja, vielen Dank, Lilly. Hat jemand Fragen dazu? Danny. Abend. Da es ja am Montag diese Neuausrichtung der Bundespresse gab, wollte ich mal fragen, inwiefern die Aufgaben, die jetzt von dem alten Team nicht mehr erledigt werden, denn schon übergeben sind an das neue Team. Ist das schon alles organisiert? Läuft das? Ich hoffe natürlich, dass sich die Leute, die bisher Aufgaben gemacht haben, dann auch weiterhin einbringen. Ich sehe da jetzt nicht das Problem, warum das nicht laufen sollte. Wird sich aber zeigen, wer noch welche Aufgaben übernehmen muss, weil eventuell jemand nicht weitermacht. Bisher habe ich da außer 2, 3 konkrete Aussagen am Montag noch keine bekommen. Ich gehe davon aber aus, dass jeder nochmal in sich gehen möchte und sich dann entsprechend positionieren wird, auch mir gegenüber, dass ich Bescheid weiß. Ja, vielen Dank. Tensor. Gibt es denn neben den 4 benannten Personen noch weitere, die jetzt zu diesem, ich sage jetzt mal Core-Team oder zu der SG gehören? Das war jetzt erstmal eine Frage. Dann habe ich noch ein Statement. Das gebe ich erstmal für mich persönlich in der Hoffnung, dass das bisherige Team Teile davon oder vielleicht alles übernehmen wird. Was der Masch am Montag gesagt hat, zu fortgeschrittener Stunde, fand ich ganz wichtig. Es ist also zunächst erstmal nicht richtig, dass das bisherige Team einer Zusammenarbeit mit einer SG oder mit wem auch immer abgeneigt entgegensteht. Es gibt hier natürlich massive Differenzen, auch persönlicher Art. Ich möchte mich doch gar nicht ausschließen. Trotz allem müssen wir hier versuchen, für die Partei irgendwas Vernünftiges zu klären. Also was mich persönlich angeht, ich werde weiterhin Texte abliefern. Ich werde natürlich auch ganz genau beobachten, was jetzt mit den Texten passiert, die ich abliefere, die andere aus dem bisherigen Team abliefern. Wir werden als Team, ich sage jetzt mal, SG Presse war das eine und wir sind dann die Bundespresse, die bisherige, natürlich auch eigene Kanäle befeuern, die uns gegeben sind, um dann unsere Inhalte rüberzubringen. Im Übrigen muss ich eine Sache nochmal klipp und klarstellen. Ich bin ja der Erfinder dieses Konzepts, also der Initiator. Ja, vielleicht hätte ich sein lassen sollen. Was hat mich eigentlich dazu bewogen, dieses Konzept dort an den Mann zu bringen? Ich bitte dich jetzt erstmal um Entschuldigung. Wir sind derzeit beim Punkt Bundesvorstandsberichte. Am Ende der Sitzung gibt es Fragen an den Vorstand und Sonstiges. Ich möchte jetzt erstmal mit den Berichten durchkommen und mit den Anträgen und dann setzen wir das an die Stelle innerhalb dieser Sitzung, in der das dann auch seinen Platz hat. Lilly, die Frage bitte beantworten. Können wir sie nochmal wiederholen? Ich war jetzt etwas von dem Statement, habe da geistig mitgedacht. Kannst du so kurz nochmal zusammenfassen? Wer neben der Drachenrose, dir, dem Thomas Ney und wer war Nummer 4? Susanne ist jetzt in dem Team noch, zu dem Team noch hinzugestoßen. Das ist möglicherweise am Montag falsch rübergekommen. Diese 4 sind eigentlich zum Team hinzugestoßen und kümmern sich um die Qualitätssicherung, was ich am Montag schon sagte. Also die sind die Erweiterung. Das ist jetzt also nicht so, dass die irgendwie der Kern eines neuen Teams sind oder so. Das habe ich ja auch gesagt. Es geht ja nur im Prinzip darum. Stopp, dann haben wir uns vielleicht falsch verstanden, weil es wurde ganz klar von dir gesagt, dass es weitere im Hintergrund sich dazu bereithalten, wo aber die Gespräche noch nicht abgeschlossen sind. Also ich muss hier konstatieren, dass es keine Fortschritte an der Stelle gibt. Ist das soweit richtig? Ich hatte seit Montag erstmal einiges zu tun. Ihr habt mir einiges zu tun gegeben. Von der Sache her ist das natürlich auch nachhaltig wieder abschreckend gewesen mit den Leuten, denen ich gesprochen habe. Es geht aber nur mit denen, die dazukommen sollen, um die Qualitätssicherung. Ich habe nie von etwas anderem gesprochen. Also wird kein zweites Team aufgebaut. Darauf bezog sich auch die Frage. Es gibt auch keine zwei Teams. Leute, die Qualitätssicherung machen. Das war die Frage. Ja, die 4 gibt es erstmal. Die haben sich, ich danke Ihnen dafür sehr, in diese Beschussrichtung begeben. So, dann bedanke ich mich jetzt fürs Erste bei dir, Tensor, für deine Frage. Wie gesagt, alles Weitere machen wir dann im Anschluss. Gibt es weitere Fragen an Lili? Ich wollte vorher nur sagen, also wie du es jetzt auch gesagt hast, ich glaube, es wäre gut, wenn wir das als Blog nachher machen, weil das, glaube ich, eine Menge Leuten zu wichtig ist, um reinzuschieben. Genau. So, damit geht es dann weiter. Mein Bericht ist kurz und knackig, Bundesvorstandsklausur, die üblichen Mumbles. Dann war ich noch auf dem Bezirksparteitag bzw. der Aufstellungsversammlung der Piratenpartei Mittelfranken für den Bezirkstag und den Landtag. Da stehe ich jetzt also auch als Kandidatin für den Bezirkstag zur Verfügung. Und ansonsten Tagesgeschäft. Gibt es dazu Fragen an mich? Lothar. Ja, hallo. Erstmal wieder die Finanzzahlen. Wir haben Kontostände in Höhe von 602.000 Euro. Dem stehen gegenüber Verbindlichkeiten in Höhe von 171.000 Euro. Die Details stehen wieder im Pad. Ansonsten, wie alle anderen Vorstandsmitglieder auch, war ich auf der BUFO-Klausur. Dann war ich auf der Aufstellungsversammlung für Kreiswahlvorschläge in Frankfurt zur Landtagswahl. Bin natürlich auch gleich wieder zu was verpflichtet worden, Versammlungsleitung und Vertrauensperson. Ansonsten hatte ich die üblichen Mumbles, Beitragskonto und Schatzmeisterrunde. Wenn Fragen da sind, bitte raus damit. Keine Fragen? Okay, dann gehen wir weiter. Ja, guten Abend in die Runde. Ich war auch auf UFO-Klausur, dann hatten wir Bezirksvorstand Oberbayern Vorstandssitzung, Schatzmeister Mambel, Arbeitssitzung Mambel, hatte ich gemacht, das allgemeine Tagesgeschäft, und dann war ich auf zwei Treffen. Und zwar haben wir hier im Landkreis ein Problem mit PFOA, weil wir in der Nähe drei große Chemiewerke haben und den Bürgern ewig verschwiegen worden ist, dass das Trinkwasser eigentlich verseucht ist, mehr oder weniger. Jetzt haben die hier eine Reinuntersuchung gemacht bei ca. 1000 Leuten, Blutentnahmen. Und wann gibt es die Ergebnisse? Nach der Landtagswahl. Sehr geschickt eingefädelt natürlich, weil das Auswerten dauert ja so lange. Ja, und das Trinkwasser ist ja eines unserer wichtigsten Lebensmittel, und finde ich, und darum bin ich da zweimal hingegangen, und es sind sehr engagierte Bürger dabei, also alle von jung bis alt, und da tut sich jetzt richtig was auch gegen die Politik, also die lange geschwiegen haben, auch das Landratsamt, Gesundheitsamt, alle haben geschwiegen, also das ist eigentlich total unmöglich. Wen es interessiert, ich kann auch gern in den Mumble, also in den Pet-Chat noch den Link reinsetzen von dieser Initiative. Ja, vielen Dank, Dolle. Habt ihr Fragen dazu? Darkstar? Hallo, Dolle. Also, ich würde noch mal wissen, wenn ihr jetzt so ein Thema habt, wie zum Beispiel Wasserversorgung. Das ist ja für jeden Menschen interessant. Wie kann man das, gibt es irgendwie jetzt von eurer Seite Überlegungen, ob man jetzt bestimmt, dass das wichtig ist? Wie kommt ihr da drauf? Also ist das jetzt eine Sache für eine Veröffentlichung? Oder ist das so, dass da einer nur hingeht? Oder macht das jeder so, wie er denkt? Ich habe es halt noch nicht so richtig verstanden. Wie würdet ihr das jetzt handhaben? Im Vorstand, so habe ich jetzt über das Thema, ich habe nur zweimal eben gesagt, dass ich bei diesem Treffen war. Und das ist ja jetzt ganz neu bei uns. Das hat sich ja jetzt erst gebildet in den letzten paar Wochen. Und das betrifft ja hauptsächlich jetzt hier unseren Landkreis, aber ich finde es halt einfach wichtig, vor allem auch, es ist eigentlich, mein Trinkwasser ist ja eher wahrscheinlich ein Thema für die Grünen oder so, aber es geht ja auch um die Transparenz, dass die Bürger nicht informiert worden sind, und da sind wir wieder auf der piratischen Seite, finde ich. Und wenn man da jetzt ein Thema draus machen könnte, auch für das Presseteam oder so, da habe ich nichts dagegen, ich kann da schon Stoff liefern, also so ist es nicht. Ja, vielen Dank. Damit scheint die Frage beantwortet zu sein. Gibt es weitere Fragen an Dorle? Damit sind wir bei Thomas. Ja, wunderschönen guten Abend nochmal. Ich fange wie immer an mit den Mitgliedern. 9.208 Mitglieder insgesamt, davon 3.859 stimmberechtigt und 36 schwebende Mitglieder. Ja, und ansonsten, ich war natürlich auch auf der BUFO-Klausur. Entschuldigung. Und habe mich die letzten Tage so hauptsächlich um Diskurs gekümmert, so mit Tobias, das da so versucht ein bisschen einzurichten. Und ich habe zwei Moderatoren für Diskurs gewinnen können, die auch schon im Sync-Forum als Moderatoren tätig waren. Und ja, das waren so die letzten Tage bei mir. Und natürlich das alltägliche, irgendwelche Mumbles und Tickets bearbeiten und so weiter. Ja, Tensor? Kurze Frage, Starttermin, gibt es dort einen belastbaren Starttermin und wie bekommt man ein Konto für Diskurs? Einfach die Sitzung mal abwarten, dann kriegst du das alles noch mit. Danke. Okay. Weitere Fragen? Damit sind wir bei Tobias. Ja, ich war auch bei der Buffer-Klausur. Ich habe die Piraten Niederbayern beim Stammtisch in Passau besucht. Ansonsten war ich vor allem mit der Diskurseinführung beschäftigt, habe Unterschriften für den ADV-Vertrag eingesammelt und dazu später mehr zur Diskurseinführung. Dann ja, das IT, das Übliche, die Planung, wie geht's weiter. Wir haben uns ja schon länger Gedanken gemacht, wie wir unsere IT für die Zukunft fit kriegen. Es gab jetzt auch eine Initiative von der Bundes-IT, das Ganze mal auf einen sauberen Stand zu kriegen, und das wird dann in den nächsten Wochen noch intensiver weitergeführt. Ja, ansonsten noch mein eigentliches Lieblingsthema, Bio. Wir hatten die Entwicklungssitzung am Sonntag und ich habe noch ein bisschen entwickelt. Ja, vielen Dank, Tobias. Hat jemand Fragen an Tobias? Darkstar? Es gibt ja so die These, dass wir so Vaporware haben, ne? Also dass das irgendwie nicht fertig wird. Und da wäre halt nochmal meine Frage, wie steht ihr denn zu Agile Development? Agile ist eine ganz tolle Sache, ja. Also ich würde jetzt da keine großen Projekt-Management-Diskussionen führen, das könnte ein bisschen zu weit führen, aber da habe ich auch recht viel Meinung dazu, vielleicht mal irgendwo außerhalb, aber wir haben schon einiges geschafft, es läuft auch schon einiges in der Schweiz, das ist da im Einsatz, also Discord ist zum Beispiel integriert in das System, da gibt es einen IT-Server, der größtenteils fertig ist, ich schreibe noch am Portal und ich habe auch vor einiger Zeit einen Artikel auf basisentscheid.piratenpartei.de veröffentlicht, der so den damaligen Stand erklärt, dass es noch ungefähr noch so richtig, wie es da steht. Das klärt vielleicht auch manche Sachen auf und warum das noch dauert und wo die Notipunkte sind, die aktuell umgesetzt werden. Also ich rechne schon damit, dass wir das dieses Jahr hinbekommen. Ich bin mir da ziemlich sicher. Darkstar, du hast eine Rückfrage. Ich fände es ganz schön, wenn ihr mal drüber nachdenken könntet, ob wir uns dann auch so Schritt für Schritt mal anmelden können, dass wir sozusagen auch die sozusagen inklusiv gestalten und nicht immer so die Wissenden irgendwelche Dinge machen. Und das wäre meine Frage, ob es so Überlegungen gibt. Das war eigentlich auch die Agile-Frage. Also ob man das so machen könnte, dass halt Menschen sich nach und nach anmelden können, die es interessiert, und damit wir so eine Art Ökosystem schaffen, wo Leute auch Tools ausprobieren und die dadurch auch besser werden, durch die Kritik auch. Und dass wir nicht immer so sozusagen so Geheimniskrämerei haben, das vielleicht geht. Ja, um das System an den Start zu bringen, müssen wir erstmal den IT-Server zum Laufen kriegen. Da brauchen wir Admins. Das müssen wir noch klären. Dann müssen wir klären, wo das läuft. Also Bundes-IT ist aktuell ein bisschen schwieriger, aber das klären wir irgendwie. Und dann müssen wir natürlich noch die ganze Datenschutzfreigabe dazu machen. Also die ganzen Datenschutzunterlagen vorbereiten dafür. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber wenn der IT-Server steht, können wir anfangen mit den Systemen, um die auch ein bisschen zu testen. Also das Portal funktioniert im Prinzip. Das kann man sich auch in der Schweiz schon anschauen. Das ist noch nicht so viel, aber da kommt dann noch viel mehr in nächster Zeit. Also ich bin da ganz großer Fan davon, die Leute möglichst früh einzubeziehen. Da hätten wir vielleicht auch schon ein bisschen früher Leute mit reinholen sollen. Wir haben das jetzt ein bisschen in der Schweiz getestet, das ist ganz gut. Da läuft ein Teil davon schon produktiv, da gewinnen wir jetzt auch recht viele Erfahrungen damit. Natürlich findet man auch hin und wieder Fehler und dann sind die schon mal ausgemerzt, wenn es dann bei uns losgeht. Ja, vielen Dank, Tobias. Gibt es weitere Fragen an Tobias? Damit sind wir bei Petra. Guten Abend. Ja, guten Abend. Also Mitgliederverwaltung, das Übliche. Ich habe auch eine Kategorie eingeführt im Diskurs und mir das alles nochmal genauer angeschaut. Natürlich bei der Klausur gewesen, wie bei die anderen. Bei der Arbeitssitzung am Dienstag Und dann war ich noch Gast im Pressemumble, um mir einfach mal einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Und das wird wohl später auch noch eine Rolle spielen. Ja, und das war's im Moment. Vielen Dank, Petra. Hat jemand Fragen an Petra? Damit sind wir beim Tagesordnungspunkt 4, Anträge. Der erste Antrag, der hier mit drin steht, ist der Finanzantrag zur Hanfparade 2018. Dafür sollen wir aus dem Veranstaltungsbudget, das vom Schatzmeisterclub kommt, 2600 Euro zur Verfügung stellen. Der Antrag selbst ist in Zeile 122 verlinkt. Wir haben den mit Sicherheit hoffentlich alle schon mal durchgelesen und am vergangenen Dienstag im Team PolGF wurde eine Beschlussempfehlung dazu besprochen, dass die politischen Geschäftsführer empfehlen, diesen Antrag anzunehmen. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Dann möchte ich an dieser Stelle zur Abstimmung schreiten. Wärt ihr so nett, euer Dafür, Dagegen, Enthaltung einzutragen? Und wenn jemand so freundlich wäre, für mich ein Dafür einzutragen? Moment, Entschuldigung, ich war nicht schnell genug beim Mikro entsperren. Ich hätte nur eine Frage. Es steht zweimal Streumaterial drin. Ist das dann einmal für den LKW und einmal für den Stand, oder? Gabriele? Ja, exakt, so ist es. Ah, okay, ist das. Vielen Dank. Okay. Beim jetzigen Stand der Dinge ist der Antrag schon mal angenommen. Insofern ist das Ergebnis also auch angenommen. Damit wären wir da durch. Danke. Bitteschön. Danke euch. Okay, damit sind wir beim zweiten Antrag dieses Abends. Das ist die Beauftragung Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2017. Der Antrag ist in Zeile 134 verlinkt. Lothar, möchtest du noch einmal kurz was dazu sagen? Ja, wir müssen wie jedes Geschäftsjahr auch 2017 von einem Wirtschaftsprüfer prüfen lassen. Wir haben mit ESC sehr gute Erfahrungen gemacht. Die haben uns, als die Diskussion im Bundestag Anfang dieses Jahr losging, auch sehr gut und kurzfristig unterstützt, ohne was zusätzlich zu berechnen, muss man dazu sagen. Trotzdem haben sie wieder das Angebot in der gleichen niedrigen Höhe wie letztes Jahr auch gemacht. Also von daher klares Empfehlung von mir, das mit denen wieder zu machen. Okay, gibt es dazu Fragen? Dann schreiten wir jetzt mal zur Abstimmung, wenn bitte jemand für mich auch ein Dafür einträgt. In Zeile 135 sind an sich tatsächlich schon genügend Dafür-Stimmen eingetragen, dass man diesen Antrag schon mal als angenommen betrachten kann. So, damit sind wir bei Punkt 4.3, Einführung Nutzungsbedingungen für Diskurs. Der Link auf den Antrag befindet sich in Zeile 146 im Pad. Gibt es hierzu Fragen? Ja, ich habe eine Entschuldigung. Ja, dann raus damit. Ja, inwiefern unterscheiden sich die Nutzungsbedingungen von denen, die wir bisher fürs Forum hatten? Sind die auch so analog oder ist das... Jetzt hätte ich beinahe gesagt, sind die digital, haha. Also jedenfalls sind die ähnlich oder gibt es da Unterschiede? Gibt es da jetzt jemanden, der eben die Antwort geben möchte? Tobias vielleicht? Oder Thomas? Ich habe nur von Bayern übernommen und ein paar Änderungen gemacht. Okay, Thomas, kannst du? Ja, was heißt, Thomas, kannst du? Ja, die Nutzungsbedingungen vom Forum sind halt einfach schon einfach ein paar Jahre her. Die von Bayern hat sich damals der Landesvorstand ziemlich lange hingesetzt, die auszuarbeiten, um sie halbwegs auch rechtlich sicher, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, hinzubekommen. Wir haben damals auch die SG Recht in Bayern drüber schauen lassen, die das für gut befunden hat. Und insofern waren Tobias und ich uns zumindest jetzt erstmal grob einig, dass man das in Anführungsstrichen so übernehmen kann, 1:1. Halt nur anpassen auf den Bund, aber ansonsten die Unterschiede zum Forum müsste ich mir jetzt selber direkt nochmal herschauen. Okay, war nur Interesse halber. Okay, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen dazu? Dann bitte ich meine Kollegen jetzt um Abstimmung in Zeile 147 im Pad. Der Antrag ist dann auch angenommen. Damit sind wir beim nächsten Antrag. Da geht es um Discourse als offizielle Diskussionsplattform der Piratenpartei Deutschland. Der Antrag dazu ist in Zeile 158 verlinkt. Gibt es zu diesem Antrag Fragen? Oder ich erzähle einfach mal ein bisschen was, weil das sagt vielleicht jetzt einigen gar nichts. Ja, das kannst du auch gerne tun, wenn du das möchtest. So, das Discourse soll unser neues offizielles Diskussionsforum werden. Bisschen zur Vorgeschichte des Ganzen. Wir haben auf dem Bundesparteitag in Regensburg schon beschlossen, dass wir Discourse als Tool benutzen wollen, um die kommenden Parteitage vorzubereiten, also inhaltlich Antragsdiskussion. Discourse ist jetzt seit einigen Jahren schon, ich glaube seit 2 Jahren in Bayern im Einsatz, in verschiedenen anderen Gliederungen. Die Schweiz habe ich heute schon mal erwähnt, dort ist auch die Discourse mit der Bio-Software schon produktiv im Einsatz. Ja, den Rest könnt ihr selber noch lesen. Das Ganze wird unter der Domain forum.piratenpartei.de erreichbar sein. Wann es jetzt losgeht, es wird auf jeden Fall heute losgehen. Ich werde noch einige Dinge checken müssen. Rechne mal damit, dass es dann spätestens heute Mitternacht an den Start geht. Ansonsten ist im Beschluss auch noch ein Beitrag von mir auf dem Vorstandsblog verlinkt, der noch einige weitere Dinge zu Discourse erklärt, warum dem auch ein paar Dinge genannt sind, warum wir uns für Discourse entschieden haben. Unser Problem ist ja auch, wir haben das Sync-Forum seit langer Zeit, das ist jetzt schon extrem in die Jahre gekommen. Wir können das auch nicht mehr aktualisieren, daher haben wir auch schon vor einiger Zeit beschlossen, das Sync-Forum in der Form abzuschalten. Und da wir natürlich eine Alternative brauchen, war jetzt Discourse relativ naheliegend. Wir haben auch vor einiger Zeit eine Umfrage gemacht, ob Leute Interesse hätten, Discourse zu nutzen, um dort die aktuelle Buffer-Frage zu diskutieren, und dort hatten wir ein recht positives Ergebnis und auch viele hilfreiche und interessante Kommentare von den Befragten. Sonst noch Fragen? Ja, Bastian steht am Mikrofon. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich doch gerade mich verschluckt. Nichts gegen Discourse, kennen wir alle. Nur gibt es ja tatsächlich einen beschlossenen Antrag vom letzten Bundesparteitag, der hieß nicht Discourse, der hieß VMB mit Vigio Arguments. Und inwieweit beißt sich das? Also ich hätte eher das Gefühl, wenn man jetzt so Discourse als das Tool beschließt und die beiden anderen Tools ignoriert, dass man gegen diesen Parteitagsbeschluss verstößt. Also das müsst ihr vielleicht noch erklären. Dankeschön. Ja, auf dem Parteitag gab es ja den Antrag von mir, die schon verfügbaren Tools des Bio-Systems zu nutzen für die Vorbereitung von Parteitagen. Und da ist eben Discourse mit erwähnt als Tool. Ja, also wir haben dort beschlossen, Discourse einzuführen für den speziellen Anwendungszweck, und wir haben den VMB beschlossen. Wir arbeiten auch noch an dem VMB, wobei ich jetzt da aktuell nicht so ganz informiert bin, wie es da jetzt weitergeht. Da gibt es noch ein paar Diskussionen im Hintergrund. Wenn wir das auch irgendwie hinkriegen, werden wir das vielleicht auch noch bekommen. Ich habe mich da jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt. Wir haben da tatsächlich ein bisschen Beschlüsse, die sich ein bisschen gegenseitig behindern, würde ich sagen. Ja, das war natürlich ein bisschen ungünstig. Ich hatte leider dort auf dem Parteitag gerade keine Zeit, etwas zu dem VMB-Antrag zu sagen. Ja, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war, das zu beschließen. Ja, vielen Dank für deine Antwort, Tobias. Gibt es weitere Fragen? Danny? Ja, ich habe jetzt gehört, das soll zu Diskussionen von Anträgen vor Parteitagen, aber auch als Forumersatz. Was sind denn jetzt so konkret die Aufgaben, die der Vorstand mit diesem Tool lösen will? Also in dem Antrag geht es jetzt allgemein darum, die offizielle Diskussionsplattform der Piratenpartei zu schaffen. Diskussionen können natürlich sehr unterschiedlich sein. Ja. Wir haben politische Diskussionen, wir haben organisatorische Themen. Das kann natürlich alles sein, so wie das bei einem Forum ist. Ja. Wir haben diverse Kategorien vorangelegt. Wir werden das auch noch weiterentwickeln. Der Plan ist auch, dass wir die schon bestehenden Diskursinstanzen der Landesverbände dort irgendwann integrieren oder andere Landesverbände, die Interesse haben oder andere Untergliederungen, die auch daran teilnehmen wollen. Wir wollen einfach eine gemeinsame Diskussionsplattform schaffen. Das kann man natürlich sehr vielseitig einsetzen. Was wir eben schon konkret beschlossen haben auf dem BPT, war eben diese Sache mit der Vorbereitung für Parteitage. Und das ist jetzt der Antrag, um Discourse naheliegenderweise einfach zur neuen Diskussionsplattform zu erklären, die das Synchform quasi ablöst. Ja, magst du. Mich würde mal interessieren, ob das sozusagen, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, ob man sich das vorstellen kann, wie so eine Art Mumble für Text, also dass man verschiedene Räume errichtet, in Leute halt Diskussionen zu Themen führen können. Oder ob es auch sowas gibt wie eine Priorisierungsfunktion, dass man sagt, man kann also in irgendeiner Form wichtige Themen bestimmen, man kann darüber abstimmen, was wichtig ist und was wichtig sein sollte, dass man auch dann sozusagen Themen bestimmt, an denen man gemeinsam arbeiten will oder so. Das habe ich halt noch nicht verstanden. Discourse ist im Prinzip ein modernes Webforum, so wird es beschrieben, ein Tool, um eine Community aufzubauen, wie es so schön abstrakt heißt. Ich meine, das ist textbasiert, das ist nicht nur in Räume aufgeteilt, sondern man muss sich das eher vorstellen wie ein klassisches Webforum mit irgendwelchen Kategorien und Unterkategorien und Themen und Beiträgen darin. Es gibt auch einige nette Funktionen wie Abstimmungen, also man kann einen Beitrag zu einer Abstimmung machen und kann dann zu irgendwelchen Fragen seine Meinung einholen. Dann natürlich keine offiziellen Parteibeschlüsse, ganz klar, nur kleine Umfragen. Es gibt auch eine Wiki-Funktion, mit der man gemeinsam an Texten arbeiten kann, ob wir das dann alles nutzen. Ich glaube, das wird sich so ein bisschen einspielen müssen. Wir haben ja ein bisschen Erfahrung auch schon aus Bayern. Da kann man sich das auch anschauen. Ich habe das auch verlinkt, discourse.piratenpartei-bayern.de. Dort läuft das schon seit einigen Jahren. Und dann bekommt man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, wie das aussehen könnte. Es gibt auch noch viele andere große Discourse-Installationen im Internet. Einfach mal ein bisschen nach Discourse suchen. Okay, vielen Dank. Jens? Soll Discourse dann letzten Endes die Mailinglisten ersetzen? Und unabhängig davon kann man Discourse auch mit Mailinglisten synchronisieren, also im Sinne des Sync-Forums zum Beispiel? Also eine direkte Synchronisation von Discourse mit Mailinglisten gibt es, soweit ich weiß, nicht. Discourse ist aber dafür tatsächlich gedacht, technisch Mailinglisten abzulösen. Es kann sein, dass es jetzt im Detail noch nicht so ganz funktioniert, wie man sich das von Mailinglisten erwartet. Aber man kann Discourse im Prinzip tatsächlich per Mail komplett benutzen. Man bekommt alle Beiträge zugeschickt, kann per Mail antworten, kann per Mail neue Beiträge reinstellen. Also das ist auf jeden Fall ein Entwicklungsziel von Discourse, Mailinglisten abzulösen. Ob wir das in der Partei auch so machen, das ist dann eine Frage, die wir noch klären müssen. Es wird sicher so sein, dass Mailinglisten umziehen. Wir hatten das auch schon in Bayern, dass viele Bezirks- und irgendwelche Arbeitsgruppen Mailinglisten umgezogen sind in Discourse, weil man dort einfach eine zentrale Plattform hat mit einer Anmeldung und man muss sich nicht bei der Mailingliste einzeln anmelden und hat dann getrennte Archive. Das ist dann schon deutlich besser zu benutzen. Es gibt Leute, die finden Mailinglisten großartig. Ich gehöre jetzt nicht unbedingt dazu. Wir werden wahrscheinlich beides ein bisschen parallel haben, aber ich fände es nicht schlecht, wenn sich Gliederungen überlegen, ob sie nicht vielleicht doch in das zentrale Diskurs kommen, damit das Ganze einfach ein bisschen, damit die Diskussion nicht so zerfasert. Das hat man auch beim Sync-Forum und bei den Mailinglisten gesehen, dass dann Dinge oft sehr oft parallel diskutiert werden und irgendwie redet man dann so ein bisschen aneinander vorbei und nicht miteinander. Das würden wir gerne ein bisschen zentralisieren. Das Wort klingt immer so schlimm, aber das ist, glaube ich, ganz gut für eine Diskussionsplattform. Ja, so oder so laufen die Diskussionen ja gerade eher über Twitter und Telegram ab. Also sag mal, wie wollt ihr das dann auf Discourse vielleicht irgendwie verlagern? Also wir fänden es natürlich toll, wenn Leute einfach auf Twitter sagen, lass uns doch das mal in Discourse diskutieren. Ja, das ist unsere offizielle Plattform. Und Discourse finde ich auch einfach etwas moderner und attraktiver als jetzt dieses alte Synform. Mich hat das immer ein bisschen abgeschreckt. Das Synform sieht einfach aus wie 1995 oder so. Ja, und Discourse versucht einfach ein bisschen moderner zu sein. Das muss man nicht unbedingt mögen, aber ich denke schon, dass man da einfach mehr Leute überzeugen kann und die meisten Leute mögen einfach, wenn es ein bisschen bunt ist, sag ich mal. Ja, wäre schön, wenn das klappt. Danke. Ich danke dir. Gibt es weitere Fragen zum Thema? Jo, die Abstimmung ist inzwischen eingetragen in Zeile 159. Der Antrag ist angenommen. Geht's los? Bitte was? Wer gibt denn das Startkommando? Du oder Lili? Sag mal, geht's dir noch gut? Also. Sorry, ich habe die falsche Taste gerade gedrückt. Entschuldige bitte. Der Antrag ist angenommen. So, ich habe hier jetzt noch einen weiteren Antrag auf einen nicht öffentlichen Teil. Der ist bereits befürwortet von Thomas, Lothar, Petra, Dorle und Tobias, von mir dann auch. Gibt es dann noch Anträge, die wir im Rahmen der Sitzung besprechen sollten, aber noch nicht besprochen haben? Jens? Ja, ich weiß jetzt, ich bin noch ein bisschen zu spät gekommen, aber wir aus Baden-Württemberg haben ja einen Antrag an euch verfasst. Was glaubst du, wofür der nicht öffentliche Teil ist? Boris? Ah, okay, dann hat sich's erledigt. Da würde ich kurz eingreifen. Wir haben den Antrag in Baden-Württemberg öffentlich gestellt. Wir haben ihn öffentlich diskutiert in der Landesvorstandssitzung. Es geht hier nicht um personenbezogene Daten etc. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht öffentlich diskutiert werden sollte. Okay, Kollegen, was sagt ihr? Dorle? Dorle? Ja, Entschuldigung, sorry, ich habe jetzt kurz nicht aufgepasst. Es geht um den Antrag von Baden-Württemberg, also des Landesvorstands Baden-Württemberg an uns. Der soll öffentlich diskutiert werden. Wollen wir das tun? Boah, ich enthalte mich da jetzt momentan mal. Tobias? Ich weiß darüber aktuell zu wenig. Okay, ich bin der Ansicht, wir können den schon öffentlich diskutieren. Lilly? Ich würde ihn öffentlich diskutieren, aber dann um Vertagung auf die nächste Sitzung bitten, weil ich das Gefühl habe, es haben sich damit alle noch nicht ausreichend beschäftigt. Lothar? Wenn der Betroffene, also in dem Fall der Landesvorstand Baden-Württemberg, damit einverstanden ist, sehe ich keinen Grund, das nicht öffentlich zu machen. Petra? Der Landesvorstand ist da. Petra? Ich sehe das genauso wie Lothar, also da hier der Landesvorstand in Baden-Württemberg, der in Anführungsstrichen angeklagt ist, müsste der entscheiden, ja, für uns ist das okay oder nicht, ob wir das hier in der Öffentlichkeit besprechen. Und dann habe ich das andere aber auch noch so wie Lilly. Ich habe das zwar alles gelesen, aber ich habe das jetzt auch nicht mehr so wirklich im Kopf. Und bittest du auch um Vertragung auf das nächste Mal? Genau, richtig. Okay, Sebulino? Ich trage gerne meine Meinung dazu vor. Ich würde aber sagen, wir sollten darauf achten, dass es nicht zu lang wird, weil natürlich eine Menge Leute auch auf andere Themen warten. Und das ja, sollten wir auch dem Forum bieten. Thomas? Ja, für mich die Form des Antrags spricht eindeutig für eine nicht öffentliche Behandlung des Antrags. Es kann zwar sein, dass jetzt hier einer oder zwei vom Landesvorstand da sind und sagen, ja, das kann öffentlich behandelt werden, der, was weiß ich, dritte weiß es vielleicht nicht. Zumindest habe ich es nicht öffentlich hier in der Hand, dass ich das machen darf, und insofern möchte ich das nicht öffentlich behandeln. Ich möchte ganz kurz Boris, sagen, Boris, lässt du mich ja, kurz? Ich danke dir. Okay, also ich habe jetzt zweimal die Bitte um eine Vertagung aufs nächste Mal. Ich persönlich würde mich dem anschließen und dann schlicht und ergreifend sagen, wir klären das nochmal mit Hand und Fuß und dann auch schriftlich und per E-Mail. dass wir es dann in der nächsten Vorstandssitzung öffentlich behandeln können und den Segen des gesamten baden-württembergischen Landesvorstands haben. Dann haben wir uns auch eingehend mit dem Antrag beschäftigt, will ich doch mal annehmen, und können dann eben auch das mit wirklich fundiert behandeln. Da würde ich sagen, das wäre das Vernünftigste. Wäre das okay für euch, Boris und Jens? Nein. Der Landesvorstand hat den Antrag eingereicht. Der Landesvorstand hat den Antrag nach Beschlussfassung, also es gibt im Landesvorstand in Baden-Württemberg einen Beschluss, dass dieser Antrag eingereicht wird. Wir haben den Antrag öffentlich gemacht in unserer letzten Landesvorstandssitzung. Der Antrag behandelt ein Thema, das die Partei seit längerem beschäftigt. Ich kann jetzt natürlich nicht dem Bundesvorstand vorgehen, was er jetzt hier behandeln soll oder nicht behandeln soll. Ich bin heute extra für diesen Antrag in die Sitzung gekommen. Er ist öffentlich, er ist in höchstem Maße für die Partei interessant. Ich finde es unglaublich, dass keiner von euch den Antrag entsprechend gelesen hat, dass hier Dinge laufen. Das ist falsch, ne? Das ist definitiv falsch, Boris. Das würde ich an deiner Stelle auch zurücknehmen, bitte. Sorry, es tut mir leid. Der Satzungsänderungsantrag 007 ist seit November online. Der sonstige Antrag 007. Der sonstige Antrag 007 ist seit November online. Wir in Baden-Württemberg haben das Ding nicht umgesetzt bekommen. Ja? Wir haben die Konsequenzen daraus gezogen. Okay, darf ich es einmal kurz abkürzen? Okay. Ihr besteht jetzt darauf, dass wir diesen Antrag jetzt sofort und öffentlich behandeln? Nein. Doch, genau danach hört es sich an, weil ich dich ja gefragt habe, ob es für euch okay ist, wenn wir den dann in Ruhe und Gelassenheit beim nächsten Mal behandeln. Und da hast du mit Nein geantwortet und deine Begründung hier vorgebracht. Also so verstehe ich dich dann schon. Okay, hast du recht. Ich bin im Landesvorstand massiv angegangen worden. Ich bin von meiner Basis massiv angegangen worden, dass wir diese Sachen nicht geregelt bekommen haben. Ja. Und ich hätte gerne hier zumindest eine Richtungsentscheidung. Und wenn es nach einer Diskussion auch eine Vertagung ist, ist das in Ordnung. Aber jetzt einfach das Ding wegzulegen, finde ich nicht in Ordnung. Okay, gut. Ja, in diesem Fall treffe ich jetzt in meiner Eigenschaft als Versammlungsleitung eine Entscheidung. Gabriele, wärst du so nett, das bitte ins Pad zu copy-pasten, und dann brauche ich den Antrag auch auf öffentlich gesetzt, bitte. Dann diskutieren wir diesen Antrag jetzt. Soll ich ihn vorlesen? Ja, das kannst du gerne tun. Dieweilen kann Gabriele dann erstmal rotieren. Der Antrag hat den Titel Prüfung einer Ordnungsmaßnahme gemäß Bundessatzung § 6 Absatz 6 gegen den Landesverband Baden-Württemberg. Der Landesvorstand Baden-Württemberg, namentlich Michael, Boris, Jens und Viktor, bittet darum, eine Ordnungsmaßnahme gemäß Bundessatzung § 6 Ordnungsmaßnahmen Absatz 6 zu prüfen. Die Begründung dafür: Der Landesverband Baden-Württemberg hat es nicht geschafft, die Mitgliederbefragung laut Bundesparteitagsbeschluss sonstiger Antrag 007, das Link folgt, in der angegebenen Frist und unter Einhaltung der satzungsgemäßen Ladungsfristen für die nicht einer weiteren Untergliederung angehörigen Piraten im Landesverband durchzuführen. Der Landesvorstand entschuldigt sich hiermit für das Nichtdurchführen der Umfrage beim Bundesvorstand und Hermi. So, vielen herzlichen Dank. Gut, ich hoffe, der Antragstext kommt demnächst, dass man sich den auch nochmal schriftlich vor Augen führen kann. Dann erstmal innerhalb meiner Kollegenschaft. Wer von euch hat denn dazu jetzt Stellungnahmen und Diskussionsbeiträge? Lege ich einfach mal los, oder? macht das? Also grundsätzlich ist das, dass das nicht durchgeführt worden ist rechtzeitig, ein Verstoß gegen übergeordnete Organe, in dem Fall gegen Beschlüsse übergeordnete Organe, in dem Fall des Bundesparteitages. Das ist natürlich im Prinzip sanktionswürdig. Nur wir haben ein großes Problem mit unserer Satzung in dem Fall, nämlich dass die Sanktionen, die in dem Fall verhängt werden können, tatsächlich in keinster Weise das Problem beseitigen, vermindern, sondern es würde allenfalls verschärft werden. Mal davon abgesehen, wenn man konsequent wäre, hätten wir tatsächlich schon seit einigen Jahren die halbe Partei die Gliederung, die Vorstände ihres Amtes enthoben, weil kaum jemand, also zumindest der weniger als die Hälfte der Gliederung arbeitet nach Bundesfinanzordnung. Von daher, ja, es ist eigentlich sanktionswürdig, aber nein, wir haben meiner Ansicht nach laut Satzung keine Sanktion, die dort zielführend wäre. Okay, ich würde jetzt gerne mal nachfragen, Lilly, ich glaube, du bist diejenige mit der Übersicht, wie viele Rückmeldungen insgesamt gibt es denn zu diesem Antrag an uns bisher? Ja, überwältigend viele. Ich würde sagen, bestenfalls 20. Aber ich würde mich eher auf 10 runterhandeln lassen. Eine ganz genaue Zahl habe ich jetzt nicht, weil ich die letzten nicht nachgetragen habe. Noch nicht in der Tabelle. Okay. Das heißt also, dass wir hier jetzt eine Situation haben, in der, ich würde mal sagen, die überwiegende Mehrheit der Gliederungen dieser Partei mit diesem Antrag entweder nichts anfangen kann oder ihn schlicht nicht behandelt oder ihn schlicht nicht schnell genug behandelt hat. Das ist jetzt natürlich eine Situation, wo ich persönlich sagen möchte, dass wir da jetzt eigentlich auch wenn uns der Antrag an den Bundesparteitag das vorschreiben würde, keinerlei Ordnungsmaßnahmen ergreifen sollten, sondern das tatsächlich dem nächsten Bundesparteitag nochmal als Problemstellung vorliegen. Gut, meine lieben Kollegen, wer von euch möchte da noch seinen Input geben? Okay, wenn der, ja? Nun, ich bin noch am Klären, inwieweit es sinnvoll und richtig ist, das öffentlich zu behandeln. Ja. Vielleicht möchte jemand aus dem Plenum was dazu sagen. Ja, so prinzipiell gesehen, wie gesagt, also wenn Baden-Württemberg das ja selber öffentlich gesetzt hat, nun denn. Okay, also Sprecherreihenfolge habe ich jetzt nicht mehr ganz so drauf. Ich habe Boris und Jens. Danach müsste eigentlich mal Darkstar kommen, dann Typ, dann Atropos und dann Sammy. Also ich möchte doch mal ganz kurz für den Landesverband sprechen. Wir haben das leider verzockt und dann im Nachgang, nachdem alle Fristen waren, hoch und runter diskutiert. Und wie gesagt, wir wollten uns jetzt hier nicht gegen einen BPD-Beschluss sperren. Wir haben als fast oberste Gliederung hier keine Möglichkeit mehr anders zu handhaben. Deswegen haben wir das an den Bundesverband gegeben. Ich weiß, dass das schwierig ist. Allerdings verweise ich jetzt nochmal auf den Antrag, der leider Gottes auch teilweise sehr schwammig formuliert worden ist, was dann überhaupt passieren soll oder was überhaupt gemacht werden soll, wenn Gliederungen nicht antworten. Sehr kontrovers wurde Diskussion geführt über die Intention dieses Antrages. Allerdings ist die Intention dieses Antrages nicht schriftlich festgehalten, sondern er gibt einfach Handlungsanweisen vor und denen konnten wir nicht folgen. Das kann ich unseren Mitgliedern gegenüber in Baden-Württemberg so nicht vertreten. Deswegen haben wir den Antrag einstimmig angenommen als Landesvorstand und hier auf die Überprüfung der Ordnungsmaßnahme an den BUFO zu wenden. Wenn ich jetzt höre, dass wir unter 10 Rückmeldungen haben. Unter 20. Unter 20 aus 16 Landesverbänden. Ich weiß, mindestens 3 Rückmeldungen kommen aus Baden-Württemberg von Untergliederung. Dann heißt das für uns, dass hier die Partei, und zwar sämtliche Gliederungen, einen Bundesparteitagsbeschluss schlichtweg über Monate einfach ignoriert haben. Das würde ich so nicht ausdrücken. Es ist durchaus möglich, dass es diversen Gliederungen nicht gelungen ist, in irgendeiner Weise zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Aber prinzipiell gesehen hast du natürlich recht, die schriftliche Rückmeldung ist bisher nicht eingetroffen. Jens? Ja, also der Antrag, der schreibt ja direkt vor, dass man die Abstimmung nach Statuten einer Kreismitgliederversammlung abhält. Das heißt, wir hätten tatsächlich einen zusätzlichen Landesparteitag einberufen müssen für untergliederungsfreie Piraten. Und insofern sind wir diesbezüglich tatsächlich handlungsunfähig, möchte ich anmerken. Also ich weiß nicht, wie andere das handhaben. Also wenn sie da tatsächlich nur eine Online-Abstimmung oder so machen, das ist auch nicht im Sinne des Antrags dann. Okay. Darkstar? Also vom Grundsatz her finde ich es erstmal prima, dass ihr euch hier hinstellt, der Diskussion stellt, euch dazu bekennt, dass da was schiefgegangen ist, da kann man euch so erstmal keinen Vorwurf machen. Ich finde das generell halt nicht hilfreich, wenn wir jetzt so sagen, natürlich ist es immer gut, wenn Sachen klappen, aber wenn wir jetzt anfangen, Leute zu bestrafen, weil sie nicht geklappt haben, ja, dann da, sag ich mal, da treiben wir einen Teufel mit dem Beelzebub aus. Also so funktioniert es nicht. Es müsste halt so sein, dass wir Wichtigkeiten bestimmen, deswegen weise ich ab und zu mal darauf hin, dass wir überhaupt mal uns ein Bild machen, welche Sachen sollen denn wichtig sein. Von mir jetzt auch auf die Website oder irgendwo, auch mal klappen, organisatorisch. Und wenn wir das bestimmt haben, welche Sachen die wichtigsten sind, das können wir natürlich nur demokratisch bestimmen, wir sind ja Piraten, dann kann man sagen, die meisten Leute wollten das hier. Und dann kann man auch mal einen Anreiz dafür setzen, dass sie das machen. Also, dass man bezahlt oder die gucken oder so. Aber dass wir jetzt sozusagen anfangen, uns gegenseitig zu bestrafen, weil wir jetzt zu wenige sind, um Sachen durchzuführen, das kann es echt nicht sein. Tut mir leid. Danke. Martin? Ja, Martin Colin Glaser, Landesvorsitzender in Bayern. Auch wir haben uns vor kurzem mit diesem Antrag beschäftigt. Der ging zugegebenermaßen auch bei uns im Rauschen der Landtagswahlvorbereitung unter. Eine Nachfrage, die ich eigentlich per Mail an den Bundesvorstand stellen wollte, stelle ich jetzt einfach hier, wenn die Diskussion gerade schon läuft. In dem Antrag heißt es auch, der Bundesverband wird beauftragt, die innerparteiliche Debatte im Detail zu organisieren. Hat aber stattgefunden, ist das uns schlicht und einfach aus dem Fokus geraten oder ist hier quasi auch in dieser vorbereitenden Geschichte schon was nicht passiert, was in dem Antrag eigentlich vorgesehen ist. Danke. Ja, da kriegst du jetzt erstmal von mir eine Antwort. Prinzipiell gesehen ist es so, dass diese Formulierung der Bundesvorstand soll organisieren, ja durchaus auch etwas arg schwammig ist. Was ich gemacht habe, war diverse Male im Team Polgef die politischen Geschäftsführer darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Antrag existiert, darum zu bitten, in den Landesverbänden das dann eben entsprechend publik zu machen und dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse dann bitte entsprechend auch weitergeleitet werden an uns. Das ist das, wo ich jetzt sage, in einer Organisation wie der Piratenpartei ist das eigentlich das, was ich als, ja, als Vorstandsmitglied des Bundesvorstands machen kann, weil die Diskussion ja nun wirklich explizit von unten nach oben geführt werden sollte. Und dann müssen halt die jeweils drunterliegenden Gliederungen das abfragen, was eben letztlich als Ergebnis zusammengeführt werden soll. Also das war das, was ich dann tatsächlich gemacht habe. Okay, so, wo sind wir jetzt? Sekunde, Sami. Ja, ich mache es kurz und wie üblich auch deutlich. Ich schäme mich langsam. Das, was ihr hier als Vorstand abzieht, ist in meinen Augen, hat mit Partei und mit politischem Handeln und Arbeiten nichts mehr zu tun. Es ist nur noch peinlich. Das musste einmal von mir gesagt werden, dass ihr Bescheid wisst. Danke. Ich danke dir für dein Statement. Es wurde vorhin von einigen deiner Kollegen, Astrid, angetönt, dass dieser Antrag von Baden-Württemberg, also von einer Vertretung, einer Gliederung, nicht öffentlich behandelt werden sollte. Warum zur Hölle sollte so etwas nicht öffentlich debattiert werden? Sind wir jetzt plötzlich die Bundesregierung? Grundsätzlich ist es so, dass wir solche Geschichten eher nicht öffentlich behandeln, weil es dann doch tatsächlich mal persönlich an Leute geht, speziell wenn es sich um einen Vorstand handelt, ne? Deswegen hätten wir es nicht öffentlich behandelt, aber das ist ja inzwischen verhindert worden und jetzt sind wir ja mal fröhlich dabei. Dann bin ich jetzt erstmal bei R. Beckmann NRW und danach bei Bastian. Ja, hier ist der Rainer aus dem leidigen Duisburg. Wir hatten diesen Tagesordnungspunkt der Abfrage, dieser Abfrage bis der Delegation und so weiter, bei uns auf einer Tagesordnung. Irgendwann waren die Wahlen mal zu Ende, sind richtig streitig abgelaufen, ist auch weiterhin egal. Und irgendwann stand dann der Tagesordnungspunkt, diese Abfrage darauf. Daraufhin wurde gesagt, die Zeit wäre jetzt zu weit vorgegangen, das würden wir nicht machen. Und dann bin ich auch ziemlich abgebügelt worden nach dem Motto, okay, wir machen das jetzt nicht und ist auch egal, ob es gemacht worden ist. Und da habe ich das so dem Masch gesagt, der ist unten im Raum. Also der hat das mitgekriegt bei uns in Duisburg und der Rand hat, wäre nicht schlimm, wenn er nicht machen würde, wäre er egal. Also wenn ihr schon der Landesverband, ich finde, daraufhin bin ich der Meinung, dass das auf jeden Fall öffentlich behandelt werden muss, weil langsam aber sicher habe ich Zweifel, dass diese Abfrage überhaupt ordentlich gelaufen ist. Bei uns in Duisburg bin ich abgebügelt worden damit. Also ich wollte diesen Tag so abarbeiten, bin aber abgebügelt worden. Punkt. Ja, ich danke dir für dein Statement, Bastian. Erstmal so ein bisschen grundsätzlich kurz dazu. Also es ist nicht so, dass der Bundesvorstand was machen soll, sondern wenn man sich einen Antrag durchliest, dann wird der Bundesverband wahrscheinlich vertreten durch den Bundesvorstand, so wäre es korrekt gewesen, beauftragt, die innerparteiliche Debatte bla bla bla zu organisieren. Dass das nicht passiert ist, ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Wäre auch nicht so ein Drama. Ich halte diesen Antrag sowieso für eigentlich nur nichtig, weil der hat Satzungsrang, der ist knapp mit einfacher Mehrheit am Schluss des Bundesparteitages beschlossen, da waren schon sehr viele weg. Mit den Konsequenzen, und darum ging es ja, glaube ich, auch dem Morris, das aufzuzeigen, was für ein Trojaner, ich hatte auch auf diesem Parteitag dazu gesprochen, was für ein Trojaner dieser Antrag enthält. Das sind nämlich diese Ordnungsmaßnahmen. Und es wurde auch ganz klar gesagt, dass man gern am Reaktionsvermögen von Gliederung feststellen möchte, welche Gliederung noch aktiv ist. Und dann müsse man sozusagen dann auch handeln. Dem ging eine Debatte voraus, möglichst viele Gliederungen irgendwie aufzulösen. Das folgt auch diesem ganzen Bundesparteitag einem Trend. Nichtiges kann keine Wirkung entfalten. Und ich würde diesen Antrag nehmen, als wie ich ihn empfinde, es ist eine gut gemeinte Umfrage, bis zu dem Punkt, was die Konsequenzen aus dieser Umfrage seien. Umfragen kann man immer machen. Ich finde das gut, dass die gemacht werden. Ob man die Fragen so beantworten kann, ist eine andere Sache. Aber wenn es hier um rechtliche Konsequenzen geht, und das ist ja, glaube ich, das Anliegen des Landesvorstandes Baden-Württemberg, dann würde ich davon drauf plädieren, dass das hier alles null und nichtig, wenn es um rechtliche Konsequenzen geht. Dankeschön. Ich danke dir für dein Statement. So, Frage an die Kollegen. Ich würde tatsächlich sagen, wir nehmen diesen Antrag, vertagen ihn aufs nächste Mal, besprechen unter uns, wie wir den jetzt genau behandeln wollen und nehmen das, was hier jetzt gerade an Eingaben gekommen ist, als Feedback zu dem Antrag auf zu dem sonstigen Antrag 007 vom letzten Bundesparteitag mit und verarbeiten das dann eben auch entsprechend für den kommenden Parteitag. Was sagt ihr? Ja, ich versuche ja schon die ganze Zeit so ein bisschen dazwischen zu reden. Ich nutze jetzt mal die Möglichkeit. Also erstens, Boris, wir haben, oder zumindest ich habe den Antrag gelesen. Ich finde das frech, was du da teilweise unterstellt hast. Wir haben auch auf der Klausur drüber gesprochen. Ich habe auf der Klausur angeboten. Ich habe das meinen Kollegen auch schon grob gezeigt, eine Lime-Survey-Umfrage zu machen, weil ich das nämlich ausnahmsweise ähnlich sehe wie Bastian, dass das mehr oder weniger ein Umfrage, ein Meinungsbild ist zu den einzelnen Punkten. Und ich gebe Bastian auch recht, dass die Ordnungsmaßnahmen nie in dem Sinne durchzuführen sind, wie der Antrag das dahin stellt jetzt oder wie er rüberkommt. Ich habe angeboten, eine Lime-Survey aufzusetzen. Wir wollten Diskurs eigentlich schon am letzten Wochenende starten. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. In der Lime-Survey hätte ich auch den Landesvorständen zumindest angeboten, die keinen Parteitag mehr hinbekommen bis Ende April. Und Boris, ihr hättet übrigens noch Zeit bis Ende April, da irgendwie was zu diskutieren. Das auf Diskurs zu diskutieren, also jedem Mitglied die Möglichkeit zu bieten, sagen, hier, du kannst dich dort einbringen, du kannst die Diskussion, deine Punkte dort vortragen. Das ist öffentlich, das ist transparent, wie Moira das eben wollte. Man kann das nachvollziehen und letztendlich hat man über die Lime-Survey-Abfrage ein Meinungsbild, in welche Richtung das geht. Das ist eigentlich eine oder ein Teil des Antrags gewesen. Und insofern, ich werde mich nicht öffentlich hier zu irgendwelchen Ordnungsmaßnahmen äußern. Ich halte es für recht bedenklich, wenn wir hier Ordnungsmaßnahmen in einer öffentlichen Sitzung besprechen. Ich glaube nicht, dass da das Schiedsgericht, sollte es da irgendwie mal zu irgendwas kommen, sehr erfreut darüber ist. Und ich weiß nicht, wie andere das sehen, aber ich habe nicht schriftlich von irgendwie drei oder wie viele Landesvorstände ihr seid, dass wir das öffentlich behandeln dürfen. Und ja, der Link zum Wiki, zu dem Beschluss zum Beispiel bei euch, der fehlt auch. Also bin ich jetzt gezwungen, da irgendwie hinterher zu rennen. Ich werde das nicht öffentlich tun. Darf ich ganz kurz darauf antworten? Ja. Okay. In dem Antrag steht ganz genau, also zu der Kritik, wir haben bis Ende April damit Zeit. Nein, haben wir nicht, weil wir laut Antrag gezwungen sind, die uns satzungsgegebenen, in der BAWI-Satzung festgeschriebenen Einladungsfristen zu Anträgen einzuhalten. Und die sind nun mal einfach vorbei. Tut mir leid. Das ist genau der Punkt, den wir verzockt haben. Zu dem Thema, dass wir das Ding öffentlich gestellt haben. Wir haben das in unserer Landesvorstandssitzung öffentlich diskutiert. Wir haben einstimmig den Antrag angenommen und so gestellt. Deswegen stehen wir auch alle entsprechend mit Namen in diesem Antrag mit drin. Mir ist natürlich bewusst, oder uns ist natürlich bewusst, dass das eine riesen Fass aufmacht. Aber das Fass wurde vom Bundesparteitag an die Untergliederung weitergegeben. Und wir haben es nicht geschafft und deswegen, es tut mir leid. Es war unsere Möglichkeit, das Ding für uns weiterzugeben. Was ihr an Ordnungsmaßnahmen, also der Antragsteller oder die Antragsteller und Unterschreiber dieses Antrags sind auch jetzt im BUFO drin, haben nicht in letzter Konsequenz überdacht, was passieren könnte, wenn ein Landesvorstand das nicht hinbekommt. Und es tut mir einfach leid, aber damit müsst ihr euch jetzt auseinandersetzen. Und es ist eine für die Gesamtpartei sehr interessante und wichtige Debatte. Weil wenn wir wieder zurückkommen auf, es gibt so und so viele Gliederungen, die es noch nicht gemacht haben. In diesem Antrag steht drin, dass die übere Gliederung dann die Maßnahmen prüft Und der Antrag heißt nicht, hey, löst uns auf oder setzt uns ab oder sonstiges. Wir haben explizit gesagt, prüft bitte, ob hier eine Ordnungsmaßnahme gegeben ist. Es ist eine Prüfung auf eine Ordnungsmaßnahme. Nicht, ihr sollt uns maßregeln, sondern es soll hier eine Diskussion stattfinden. Okay, ich danke dir. Hermi. Hermi. Hermi, ich kann dich nicht hören und ich sehe dich auch nicht sprechen. Oh, ich habe auch noch nichts gesagt, weil mein Internet gerade Schluck auf hat. Kann man mich verstehen? Man kann dich verstehen und deinem Internet wünsche ich Gesundheit. Schönen guten Abend. Okay, vielen Dank. Also ich würde gerne ein, zwei Dinge noch zu diesem Antrag sagen, weil ich jetzt mitbekommen habe, dass hier immer wieder Dinge wiederholt werden seit einem halben Jahr, die so halt einfach nicht richtig sind. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt zu euch irgendwie ins Konzept passt oder ob ich mich einfach wieder verdrücke. Ach, weißt du, sag's doch einfach, du hast wenigstens den Antrag gestellt und weißt, worum es geht. Also, ja. Seit einem halben Jahr machen sich jetzt alle möglichen Menschen ins Höschen, dass der Antrag die Zielsetzung hat, dass wir jetzt irgendwie alle Gliederungen auflösen müssen und Macht von Top-Down und bla. Nee, da steht, die übergeordnete Gliederung soll auf eine mögliche Handlungsunfähigkeit prüfen. So, jetzt kann es 20 Millionen Gründe geben, warum halt eine Gliederung aus warum auch immer es nicht geschafft hat, den Antrag umzusetzen. Das muss ja nicht direkt implizieren, dass sie auch handlungsunfähig ist. Vielleicht kommt die übergeordnete Gliederung ganz einfach zu dem Schluss, ja, die haben verkackt, finden wir jetzt irgendwie doof, aber handlungsunfähig sind sie nicht. Also da jetzt daraus zu konstruieren, dass mein Ziel wäre, sämtliche Gliederungen der Piratenpartei aufzulösen, das ist halt eine Unterstellung und das ist eine Interpretation des Textes, die so halt einfach nicht stimmt. Dann noch zu dir, Astrid. Tut mir leid, aber wenn ihr vom BUFO denkt, die innerparteiliche Debatte zu organisieren, zu beaufsichtigen und zu unterstützen, das ist damit getan, wenn man halt mal zwei, dreimal in der PolGF-Runde darauf aufmerksam macht, dass da so ein Antrag ist. Das sagt halt auch irgendwas aus und ich finde es halt total erschreckend zu sehen, dass die ganze Partei mit diesem Antrag komplett überfordert ist. Alle schreien irgendwie nach dem BEO, aber selbst wenn wir den BEO hätten, beziehungsweise wenn wir gemäß des BEOs so eine Urnenabstimmung, wie sie vorgesehen ist, durchführen würden, war komplett schachmatt und lahmgelegt, weil wir es nicht schaffen würden. Und das zeigt dieser Antrag gerade sehr schön. Vielen Dank. Ich danke dir sehr für deinen Input, Hermi. Okay, Boris, wolltest du noch was? Danke, Hermi, für den Punkt. Also wie gesagt, also auch unser Antrag ist nicht, ey, ihr müsst uns jetzt hier maßregeln. Es ist einfach ein Antrag auf Prüfung einer Ordnungsmaßnahme. Und was Hermi gerade gesagt hat, ihr könnt uns gerne prüfen. Ich pack auch gerne um solche Sachen mal, wir haben uns ja Gedanken gemacht, sind wir irgendwie handlungsfähig oder sind wir unfähig? In den Mumble-Chat einen Link rein und auch in den Patch-Chat einen Link rein. Das ist momentan die Matrix der Untergliederung Baden-Württemberg, inwieweit sie existent sind, inwieweit sie irgendwelche Dinge tun, etc. Zurück an Hermi. Man hätte es anders prüfen können. Okay, wir haben jemanden, der solche Dinge tut. An den WUFO, wie gesagt, bitte entscheidet, ob wir handlungsunfähig sind, ob dem Landesvorstand, dem aktuellen Landesvorstand, hier Fehlverhalten vorzuweisen ist, dass wir abgesetzt gehören, ob wir aufgelöst gehören oder sonstiges. Und da ist auch wieder auch, Entschuldigung, Hermi, nicht aufgepasst, welche Ordnungsmaßnahme es denn im Zweifelsfall gibt. Und die sind halt nicht, es gibt keine Verwarnung. Entweder es gibt eine Ordnungsmaßnahme, es gibt keine Ordnungsmaßnahmen. Die Ordnungsmaßnahmen sind in der Bundessatzung sauber beschrieben. Und deswegen haben wir uns als Landesvorstand entschieden, hier die Konfrontation zu suchen, um hier eine Entscheidung herbeizuführen. Okay, diesbezüglich wart ihr ja recht erfolgreich. Das mit der Konfrontation hatten wir jetzt. Ich frage jetzt meine Kollegen, ich möchte auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, wie wir mit diesem Antrag umgehen möchten und eventuell das Diskussionsergebnis publizieren, will heißen, ich würde dann tatsächlich auf die nächste Bundesvorstandssitzung gehen damit. Was sagt ihr? Nur eine Anmerkung noch vorher. Ich persönlich finde es gut, dass der Landesvorstand Baden-Württemberg hier so ein bisschen nach vorne geprescht ist, weil es zeigt doch ein bisschen, dass es so weit nicht vorankommt, so ein bisschen den Zustand insgesamt. Und die Diskussion ist schon wichtig dafür, also danke. Ich danke dir. Okay, Kollegen, Dolle, sofort oder nächstes Mal? Nächstes Mal, wobei ich das sehr positiv finde, weil die meisten Leute immer sagen, nee, ich habe keine Fehler gemacht, ich mache doch keine Fehler, das machen bloß die anderen. Und in dem Fall ist es umgekehrt und ich finde das eigentlich einen guten Schritt nach vorne und ich sehe das eher positiv, obwohl ich den Antrag ablehnen würde. Aber ansonsten, ja, ich finde es nicht schlecht, wenn mal jemand sagt, wir sind jetzt da, wir haben jetzt das eben nicht einhalten können und es tut uns leid und eben Fehler eingestehen, das ist nicht einfach, die meisten können es leider nicht, wobei es bei manchen eben sehr wichtig wäre, finde ich. Ja, vielen Dank. Tobias. Sofort oder nächstes Mal? Nächstes Mal. Lilly. Mir ist es egal, ich könnte auch sofort. Lothar? Mir ist auch egal, meine Meinung dazu hatte ich ja schon gesagt. Also egal, mir ist, ich könnte sofort, aber wir können es auch gerne vertagen. Petra? Oh verdammt, da ist technisch was nicht in Ordnung. Hörst du mich jetzt? Ja! Okay, also mir ist es im Moment auch egal eigentlich und ich wollte auch nochmal in Baden-Württemberg sagen, dass ich das eigentlich mutig finde, wie ihr das gemacht habt, auch wenn es jetzt ein bisschen selten rüberkam. Aber es war doch irgendwie ein interessanter Ansatz, dass ihr das so gemacht habt. Sebuline? Wir können ja beim nächsten Mal, wenn wir uns zusammensetzen und telefonieren, da auch drüber sprechen, das gegebenenfalls im Umlaufgespräch beschließen vielleicht. Was ich aber interessant fand war und was ich... mich freue, dass Boris angesprochen hat, ist diese Meta-Betrachtung in Anführungsstrichen. Der Umgang und die Ernsthaftigkeit, wie mit BPT-Anträgen umgegangen wird und auch gleich, also sowohl bei Beschluss auf dem BPT selbst als auch in der Folge. Ich denke, das sagt viel über unsere Partei aus, wie wir sind, vielleicht aber auch immer waren, wie ernst wir die einzelnen Institutionen in Anführungsstrichen nehmen. Von daher bin ich froh und freue mich auch, dass du das nochmal so ein bisschen nach außen gekehrt hast. Thomas? Ja, ich habe vorhin gesagt, was ich möchte. Mir gibt es nichts hinzuzufügen. Ja, und vor allen Dingen auch mit Rücksicht darauf und ein bisschen Prüfung und mit Rücksicht darauf, dass Carsten heute nicht da ist und ich dessen Input auch nicht habe, möchte ich als Versammlungsleitung das jetzt tatsächlich auf das nächste Mal legen. Boris, euch auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, auch für den Mut, das jetzt so an uns zu bringen. Du darfst dir gewiss sein, dass wir es prüfen und du darfst dir gewiss sein, dass wir es nicht unter den Teppich kehren und du darfst dir gewiss sein, dass wir dafür sorgen, dass das dann eben auch entsprechend der Partei in der Bundesvorstandssitzung bekannt gemacht wird. Ich möchte ganz kurz Danke sagen im Namen unseres Landesvorstandes und danke, dass die Diskussion stattgefunden hat und danke für eure Arbeit. Dankeschön. Okay. Gut. Damit hören wir uns zu dem Thema am 3.5. wieder. So, jetzt sind wir bei Sonstiges und Fragen an den Bundesvorstand. Was gibt's denn jetzt sonst noch so? Tensor. Ja, also das Pressethema, ich denke, dass das doch einige Leute hier noch bewegt. Insofern habe ich ein paar Fragen, habe auch ein paar Richtigstellungen vielleicht. Zum einen würde ich nochmal die Lilly fragen, ob sie wirklich der Meinung ist, dass das, jetzt muss ich mal überlegen, welcher Begriff jetzt der richtige ist, also nicht die SG-Presse, sondern die Bundespresse, die bisherige, tatsächlich auf der 1:1-Einhaltung dieses Konzeptes bestanden hat, wie sie auf diese, ja, wie sie zu dieser Auffassung kommt, das würde mich jetzt mal interessieren. Und die Frage geht ausschließlich an Lilly? Ja, sie hat das ja so vehement vertreten, aber ich kann natürlich niemanden hier das Wort verbieten, will ich auch nicht. Okay, Lilly. Also wir haben das mehrfach nachgefragt. Ich kann mich erinnern, dass wir ja Fragerunden hatten, auch im Dicken Engel, auch in einer BUFO-Sitzung. Ich kann jetzt nicht mehr ganz genau sagen, welche. Ich glaube, vor 4 Wochen oder so, ne? Das müssten wir nochmal im Protokoll nachgucken, welche es war. Und wir hatten da immer wieder die Frage, und da hieß es, die meisten machen auch nur weiter, wenn genau dieses Konzept kommt. Und deswegen haben wir das auch so eindeutig hinterfragt und befragt und dann auch mal uns die Details eben erklären lassen. Weiß jetzt nicht, ob irgendwie meine Vorstandskollegen das anders sehen, hatte ich nicht den Eindruck. Dann würde ich gelinde gesagt von der schweren Wahrnehmungsstörung sprechen wollen. Entschuldige bitte vielmals, nein, so bitte nicht. Erstens, zweitens, ich habe es genauso wahrgenommen, habe also dieselbe schwere Wahrnehmungsstörung. Ja, Tensor, das seid bitte, ihr auch, mäßige auch attestiert, dich. Bitte mäßige dich, Isan. Ich verstehe ja, dass du versuchst für, ich sag mal, nicht allzu viel Wellenschlag zu sorgen. Aber es wurde in den letzten Tagen so ausgeteilt gegen uns, dass du bitte auch verstehst, dass wir jetzt mittlerweile kurz vorm Explodieren sind. Danke. Isan, mir wurde heute ein anonymer Blogbeitrag zur Kenntnis gebracht, den ich maximal unamüsant fand, der offensichtlich derzeit per DM etc. pp. Verbreitung findet. Und was ich davon halte, möchte ich hier überhaupt nicht laut sagen. My Dark Star. Also ich habe das so verstanden, dass die Bundeswehr hat jetzt so einen Antrag gemacht. Die wollten eigentlich sozusagen selber wachsen. Also auch selber sozusagen Leute befähigen und dann mal drauf los und wichtige Artikel bestimmen und dann wollten die halt publizieren. Und ihr habt ja eigentlich einen anderen Vorschlag jetzt daraus gemacht. Ihr habt das so ein bisschen umgewandelt und ihr sagt jetzt, es sollte mehr so eine Art Qualitätserhöhung geben. Also ihr wollt halt sozusagen Qualitätsstifter jetzt bereitstellen und die sollen jetzt andere Leute prüfen, dass sie halt gut sind und ja auch sozusagen qualifizieren. Und ich finde halt vom Grundsatz kann man da erstmal nichts gegen sagen. Das ist natürlich auch eine Idee. Und ihr müsst ja nicht unsere Ideen übernehmen oder so, oder die von der Bundeswehr. Aber was ich halt gut fände, wäre halt, dass ihr mal drüber nachdenkt, ob ihr wirklich sowas machen wollt, dass ihr so wie in der Schule jetzt hier so eine Art Leute ausschließt, weil ihr zu dumm oder so. Ich finde das jetzt ein starker Verstoß gegen das Partizipationsgebot. Sondern dass ihr halt dann wirklich das sozusagen Befähigen im Vordergrund stellt. Also ihr könnt ja auch als Angebot machen. Dann ist das auch nicht mal so schlimm. Ne? Also man könnte halt sagen, vielleicht im schlimmsten Fall, wenn es unbedingt drauf besteht, dass man daran teilnehmen muss an so einer Qualifizierungsmaßnahme und sich das mal anhören muss, wie es geht oder so. Das finde ich jetzt noch zumutbar. Dass ihr dann noch sagt, ihr wollt sozusagen auch wichtige Dinge bestimmen und auch sozusagen Leute ausschließen können, die das nicht können, das finde ich halt, das ist halt für mich was Unberatiges. Dankeschön. Ja, ich danke dir für deinen Input, Boris. Also ich war jetzt in der letzten Organisationssitzung nicht drin, aber ich bin in den vergangenen Jahren Teil der Bundespresse oder Pressegeschichten gewesen. Ich habe Pressesysteme mit aufgebaut etc. Was sich durchzieht und was man mitbekommt jetzt momentan ist, dass hier einfach Fronten aufgebaut werden und hier Deutungshoheiten gebaut werden sollen. Und das steht meiner Meinung nach einer Presseabteilung, die für den Bund arbeitet, nicht zu. eine Bundespresse hat Bundesthemen aufzugreifen, hat sie sauber zu verarbeiten, hat zu sauber zu funktionieren, dass Pressemitteilungen sauber gebaut werden, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen und fachlich korrekt rauslaufen, dass hier gearbeitet wird. Es soll hier keine, wie auch immer geartete Meinungshoheit von irgendeiner Art Seite der Partei reingebracht werden. Leute, die momentan in der Bundespresse sind, kennt man. Leute, die reingebracht werden sollten, kennt man auch. Und hier herrscht immer links, rechts, Mitte, voraus, wie auch immer, persönliches Aber gegeneinander. Schön wäre es, eine Bundespresse zu haben, die einfach mal unabhängig vom Inhalt einer PM oder eines Blogbeitrags einfach sauber zusammenarbeitet. Wie kriege ich ihn zusammen? Welche Meinung kann ich reinhören? Wer schreibt das? Wer lektoriert das? Wer macht das Ding sauber? Checken gegenüber der Parteimeinung, gegenüber Beschlüssen. Schauen, dass man eine zeitnahe Freigabe bekommt. Schauen, dass man ein sauberes Bild bekommt, etc. Es ist eine SG-Presse. Es ist nicht irgendwelche Leute in der Partei hauen irgendwelche Pressemitteilungen raus, sondern es ist unser offizielles Organ. Und dieses offizielle Organ, genau wie die ganze Bundespartei, wird vom Vorstand verantwortet. Das heißt, der Vorstand hält seinen Kopf hin für das, was da rausposaunt wird. Und natürlich hat er dann noch A, das Ding abzunicken und B, zu gucken, dass da nicht Sachen rauslaufen, die ihm ja wirklich schaden können, auch privat schaden können. Es ist schwierig, es ist langwierig, es sind viele Wege zu machen, nur es kann funktionieren. Es gab Presseteams, die das hingekriegt haben. Und ich würde jetzt einfach mal bitten, alle Strömungen etc. sich mal hinzusetzen und zu sagen, was wollen wir denn? Wollen wir eine autarke Presseabteilung, die unabhängig von Parteitagsbeschlüssen von ihr Zeug rausposaunt? Oder wollen wir einfach Leute haben, die ja stupide, sinnbefreit, aber Dinge rauspushen, Presse rauspushen? Also das heißt, sie schreiben saubere Presseartikel, sie schreiben saubere Blogbeiträge, sie recherchieren Bilder sauber, sie holen ihre Freigaben ein, sie machen saubere Zitate etc. Und das bitteschön, und das wird schwierig, ehrenamtlich in einer adäquaten Zeitspanne. Das, was momentan läuft, ist selbst für uns als Piraten das Schlechteste, was es bisher gegeben hat. Und ich beobachte die Presse seit 2010. Danke, Boris, für deinen Input. So, ich müsste jetzt eigentlich tatsächlich erstmal eine Zeit lang weg von meinem Rechner. Aus guten Gründen. Sebastian, kannst du freundlicherweise ab hier übernehmen? Oh, jetzt wollte ich selber noch kurz was sagen. Und sich selbst zu moderieren ist ja immer... Sag erst selber kurz was und dann gebe ich es dir rüber. Gut, gut. Also ich wollte an sich vieles sagen, was jetzt aber erstmal nur einen Teil davon vortragen oder ein bisschen. Also ich freue mich, dass du das so sagst, Tensor, und auch Lili zu Beginn schon das vielleicht, also ich würde jetzt fast sagen, vermeintlich konsilianter gesagt hat, relativiert hat, wie viele das ausgelegt hatten, was sie gesagt hat, oder auch das, was sie gesagt hat, relativiert hat. Weil es ist klar, dass wir nur nach vorne kommen, wenn wir einen Kompromiss finden, der die Ziele erreicht, die wir eigentlich alle erreichen wollen. Ich glaube, wir liegen da auch gar nicht so weit auseinander in dem, was wir erreichen wollen. Für mich hat sich an vielen Stellen das Bundeskonzept als das Konzept, wie es von der Bundespresse kam, als alternativlos angehört, wurde ja auch teilweise so formuliert. Aber ich glaube, vielleicht geht man anfänglich mit so einer Verhandlungsposition auch rein. Und ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr, dass sich da was bewegt, weil wirklich ich die letzten Tage, aber auch im Vorfeld nicht viel anderes gemacht habe, als mich damit zu beschäftigen. Und ich möchte auch gerne, dass da mal Ruhe reinkommt, damit ich mich um den Rest kümmern kann. Und es wird vielfach gesagt, dass in der Bundespresse Ehrenamt, Leute es ehrenamtlich machen. Und es ehrt, fühle mich ja immer geehrt, wenn ihr vom Bundesvorstand das auch immer so sieht, als wären wir die Oberprofis, ja, was wir aber halt nicht sind. Wir machen das genauso ehrenamtlich wie ihr in der Bundespresse oder an anderen Stellen in der Partei. Ich sage das jetzt aber nicht, weil ich damit sagen will, wie fleißig wir sind, sondern weil ich damit einen anderen Aspekt betonen möchte, weil es gibt immer so das Inhaltliche, was wir erreichen wollen mit dem Konzept, sowohl ihr als auch wir, als auch eben das Stilistische und der Ton. Und ich glaube, dass in vielen Fällen eben die inhaltliche Nähe besteht, aber halt eben durch den Ton und den Umgang miteinander viel abgefuckt wurde, viel schlecht gelaufen ist. Und wenn wir das, und das hängt auch damit zusammen, dass wir im Vorstand nicht jeder einfach Führungserfahrung hat. Ja? Und da spielen wir mit Sicherheit auch nicht in der Champions League. Von daher würde ich mich freuen, wenn die gleiche Milde, die man Ehrenamtlichen entgegenbringt in Bezug auf die Führung und den Stil und den einen oder anderen Misstritt auch entgegenbringen würde. Ja? Das wollte ich nur so einbringen und ich glaube, dann können wir uns in vielen Stellen auch schneller aufeinander zubewegen. Okay, vielen Dank erstmal für dieses Statement. Ich übergebe die Moderation jetzt an dich, weil die Ereignisse des heutigen Tages tatsächlich dazu geführt haben, dass ich dieses Thema hier nicht mehr sachlich diskutieren kann. Ich ziehe mich an der Stelle auch raus, komplett. Ich bleibe im Raum, ich lasse die Aufnahme laufen. Ich bin aber nicht mehr anwesend und ich werde jetzt nicht mehr zuhören. Tschüss. Danke dir. Jetzt habe ich die Reihenfolge allerdings nicht mehr ganz auf dem Radar. Ich glaube, Bastian, du warst der Nächste. Ich habe den Bastian schon gebeten, mich mal kurz vorzulassen. Ich versuche es auch relativ kurz zu fassen. Es wird mir nicht ganz gelingen. Also mit der Wahrnehmungsstörung nochmal. Kann ja sein, ja, dass sowas passiert. Vielleicht habe ich die selber auch. Aber was mich angeht, ich habe niemals behauptet, dass dieses Konzept, und das wird mir der Thomas Gaul auch bestätigen können, hundertprozentig und 1:1 umgesetzt werden muss. Deshalb kriege ich echten Hals, wenn das mehrfach in der letzten Pressesitzung behauptet wird. Ja, also Wahrnehmungsstörungen entstehen dadurch, dass man sich persönlich halt nicht mehr grün ist. Also sehen wir es wirklich so, wie der Sebolino gerade, wie das auch der Masch gesagt hat. Minute 43 des zweiten Teils der Bundespressesitzung oder Minute 41, ich habe es nachgehört, das ist eigentlich das, wo wir hin müssen. Man könnte jetzt auch boshafterweise sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, also wir haben jetzt zwei Teams, die, also was mich betrifft, kann ich es nur so sagen, weiterhin Texte liefern werden, wo das eine Team dann die Qualitätskontrolle machen wird. Dann machen wir das jetzt so. Das ist Beschlusslage des Bundesvorstands und liefern dann Texte, die dann der Qualitätskontrolle unterzogen werden. Das Hauptziel, ich war ja der Initiator dieses Strukturvorschlags, war, dass man diesen Stau an Texten, diese nicht veröffentlichten Texte, diesen Stillstand auf der Bundeswebsite einfach behebt. Das war meine grundlegende Herangehensweise. Dann habe ich mich gefragt, wie kann man das beheben, indem man Leute motiviert, indem man sie basisdemokratisch mehr einbezieht. Mit dem Punktesystem und dergleichen Dinge mehr, das hat der Bundesvorstand so nicht erkannt oder nicht erkennen wollen. Okay, ist Beschlusslage, machen wir es jetzt anders. Aber dann machen wir es dann halt auch. Was wir natürlich dazu brauchen, und ist der eine neue Aspekt, den ich habe, wir brauchen Rechte auf eine einheitliche Struktur. Und es wäre doch sehr nett, wenn man den Menschen, die bislang in der Bundespresse tätig waren, diese Rechte einfach mal wiedergibt. Man kann diese Rechte wahrscheinlich auch persönlich entziehen, wenn jemand anfängt zu trollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute, die dort bisher unterwegs waren, das nicht tun werden. Also in der Beziehung würde ich mich für die Disziplin der Leute auch verbürgen. Aber wir brauchen erst einmal ein einheitliches Arbeitsmittel. Und der Entzug der Rechte, Leute, also spätestens an der Stelle stelle ich mir dann echt wieder ein paar Fragen, wo ich keine Antwort drauf weiß. Ja, es wird weiterhin Lektoren geben. Das ist ja genau der Punkt. Hat Lilly vorhin gesagt oder in der Sitzung am Montag gesagt, ich kriege das jetzt nicht mehr so genau auf die Kette. Wer macht denn nun die Qualitätssicherung? Das ist wieder eine Frage. Wie soll denn die Qualitätssicherung aussehen? Da gibt's im Twitter nur eine Aussage dazu, nach bestem Wissen und Gewissen. Also, ja gut, das kann jeder. Das kann ich auch. Ja. Das kann auch ein Fünfjähriger, mal ganz böse gesprochen. Also ich möchte schon da ein paar inhaltliche Aspekte auch geklärt wissen, wie diese QM aussehen soll. Ich meine, ich bin Unternehmer, ich weiß, wie eine QM läuft. Und ja, bitte, dann würde ich gerne eine Antwort drauf haben. Wollen wir erst weiter Fragen durchgehen und sammeln? Dann wärst du dran, Bastian. Ja, also zunächst erstmal, weil ja immer was hängen bleibt, wenn es so ein Statement gibt, von wegen Meinungshoheit und sowas, will ich hier nicht hören. Ich glaube, ich beobachte das ganze Thema Bundespresse schon seit reichlich vielen Jahren. Da geht es nicht um Meinungshoheit der bösen Mitglieder einer Bundespresse, die da ihre persönlichen Texte raushauen, weil sie es irgendwie können. Ich glaube, auch vorher gab es ganz klare Regularien, wie Texte zusammengestellt werden, reifen bis zur Freigabe. Ist ja nicht so, dass da einfach einer seine Rechte missbraucht hätte und einfach Dinge freigegeben hätte, beziehungsweise ins Blog oder gestellt oder eine PM rausgegeben hätte. Mir sind allerdings Bundesvorstände, nicht aktuell im Amt befindliche, bekannt, die das einfach gemacht haben, weil sie sagen, ja, ich darf das auch. Das hat zu sehr starken Verwerfungen geführt in der Diskussion. Und das war nicht immer Parteimeinung, es war häufig nur Privatmeinung. Und wenn ich dann so höre, wie unsauber dieses Presseteam arbeitet, dann muss ich sagen, da reden Blinde von der Farbe. Die sollen sich mal damit auseinandersetzen, mal erscheinen und vielleicht die vielen Sitzungen, die protokolliert und auch aufgenommen sind, dann mal zumindest zum Teil sich angucken und dann nachhören. Da kriegt man dann ganz tolle Erkenntnisse, wie es wirklich war. Der Rest berichtet hier nur vom Hörensagen und das halte ich für sehr unschön. Und insbesondere, wenn dann auch der zuständige Bundesvorstand gefragt wird, wie war es denn so gemeint, dann wird das alles relativiert, obwohl es anders gesagt worden ist und das kann man ja nachhören. Da kann ich alle nur auffordern, diese Mühe sich mal anzutun und auch die letzten ich glaube, 3 Stunden des letzten Montags sich wirklich anzutun, denn dann weiß man, wie es wirklich gelaufen ist. Und es gibt keine 2 Teams. Es gibt eine SG-Presse, das wurde gesagt. Es wurde dem bisherigen Presseteam untersagt, den Mumble-Raum Redaktionskonferenzen in der Zukunft zu nutzen. Wir haben nochmal darauf hingewiesen, dass das schon mal sehr spannend ist. Ich will nur sagen, diese Dinge kommen nicht von dem Presseteam, die Dinge kommen genau von einer Person. Und wenn das Presseteam weiter Presseteam ist, wunderbar. Manpower kann man anzapfen. Man ist jetzt nicht richtig gegendert, weiß ich schon. Die Manpower kann man anzapfen oder man kann es lassen. Dann kann man auch selber Beiträge schreiben, selber PMs machen. Das kann man ja alles offensichtlich viel besser. Wenn du kurz zum Ende kämst dann? Ja, ich bin ja beim Ende. Ich will nur nicht, dass diese Dinge hier, die wirklich falsch sind, die nachweisbar anders gelaufen sind, hier immer wiederholt und dann auf Twitter nochmal richtig durchkaut, damit es eine möglichst große Breitenwirkung erzielt. Lass das bitte. Es sind Fakten geschaffen worden. Damit kann man einverstanden sein oder nicht. Aber es sind halt Fakten. So, Punkt. Ich verstehe gut, was du sagst und finde das auch richtig. Jeder kann sich den Eindruck verschaffen und sollte sich das auch anhören. Wir sollten gleichzeitig aber nicht vergessen, dass wir uns auch nach vorne bewegen müssen. Und ich glaube, ja, da eine gute Lösung zu erarbeiten, mit dem, wie die Leute auch aufeinander zugehen, wäre vorteilhaft. Also da die Leute immer wieder nach hinten in die Vergangenheit zu rufen, wo die Fronten deutlicher bestehen, darf man nicht vergessen, es geht nach vorne und aktuelle Stand und Kompromisse verändern sich ja auch, wenn man sich aufeinander zubewegt. My Darkstar, und jetzt kurz korrigiert mich, wenn die Reihenfolge falsch war, wer kam dann? PR02, Petra, Christos, Atropos, Isan war vorher, vor Christos, ne? Also dann PR02 willst du und dann, nee, jetzt kommen wir selbst durcheinander, fuck. PR02, My Darkstar, Petra. Jetzt kannst du ein bisschen lauter sprechen. 402. War nicht der Daxa vorher? Keine Ahnung. Dann Daxa, bitte. Ja, sehr schlimm. Also ich wollte nochmal im Prinzip das aufgreifen, was der Sebolino gesagt hat. Das müssen wir uns auch mal klar machen, dass in der Bundeswehr jetzt zwischenzeitlich mehr Leute rum als im Bundesvorstand. Und das sind auch nur ein paar Freiwillige. Das finde ich halt generell in so einer Beobachtung. Es wird halt immer sozusagen wichtige Dinge beim Bufo angetragen, von wegen, helft uns doch, helft uns doch. Ja, und dann soll er das irgendwie alles heile machen und manchmal werden Geldanträge noch geschickt und dann sollen die halt das Geld austeilen oder so. Das ist alles ein bisschen viel, finde ich. Es muss halt so sein, dass wir Piraten sind und dass wir das, jeder für sich selbstbestimmt agiert und dass wir dann aber, wenn wir sozusagen bestimmen, was das Wichtigste ist, dann müssen wir darüber abstimmen. Dann können wir nicht einfach sagen, ich weiß das ja oder man weiß das ja oder das ist doch offensichtlich, ne, dass ihr das nicht könnt oder so. Das ist so ein bisschen, das kommt halt bei der Basis nicht gut an. Wir müssen piratisch vorgehen. Das heißt, wir müssen partizipativ vorgehen. Wir müssen auch eine gewisse Toleranz üben gegenüber Andersmeinenden. Wenn nicht Leute auf ihrer politischen Ansicht sozusagen entmündigen, das ist vollkommen unpiratisch. Jetzt auch gegen die Satzung der Piratenpartei, weil das unsere Grundwerte verletzt. Und da müssen wir halt gemeinsam gucken. Und ich bitte halt nur auch mal alle zu beachten, dass der Bufo hat natürlich auch sozusagen begrenzte Möglichkeiten, jetzt eine Stellungnahme zu formulieren. Die haben uns auch gar nicht abgelehnt, sondern die haben wir erstmal sozusagen das so ein bisschen alternative Arbeit, wenn ich es mal sagen darf. Auch wenn ihr sagt, ihr habt es weitergeführt. Das halt auch ein bisschen alternativ erst macht. Das ist halt ein anderer Vorschlag. Das ist völlig legitim, dass ihr auch eigene Vorschläge einbringt. Ihr seid ja auch Menschen, genauso wie zum Beispiel die Bundeswehr. Und das dürft ihr. Und wenn wir da wirklich sozusagen die Deutungshoheit der Piratenpartei verbessern, auch vielleicht dahin, dass viele Menschen Lust haben, was einzubringen und wichtige Dinge bestimmen gemeinsam, dann ist das eine Sache für die Satzung. Da könnt ihr nicht sozusagen dem Buch jetzt was vorlegen, was der sozusagen jetzt sozusagen die Satzung verändern soll und den nachher prügeln, das nicht gemacht hat. Ihr müsst es schon in die Satzung reinbringen, dann bleibt es nämlich auch da. Und dann sind wir nicht alle so traurig, dass der Buch weg ist und es wieder so blöd war. Sondern wir müssen es wirklich verändern. Das ist wichtig. Dass wir gemeinsam vorgehen und das auch belohnt wird, wenn wir was gute Dinge tun. Dankeschön. Danke. Jetzt aber. Benutzo? Ja, also, auf der Bundesvorstandssitzung vor der Klausur waren mehrere Mitglieder des Presseteams anwesend, um nochmal mit dem Bundesvorstand Fragen oder Punkte, wo der Bundesvorstand eine grundsätzlich andere Meinung vertritt, mit dem Bundesvorstand zu diskutieren. Dieses Angebot wurde nicht angenommen. Jetzt im Nachhinein hinzugehen, zu sagen, ja, die haben mir gesagt, das ist alternativlos. Die Sitzungen sind aufgenommen, die Angebote sind dokumentiert. Zu dem anderen, am Montag wurde in der Sitzung recht deutlich gesagt, dass das bisherige Presseteam jetzt nicht mehr im Presseteam ist und dass es eine neue SG-Presse gibt, die weisungsgebunden an den Bundesvorstand ist, die aus genannten Personen besteht. Das Ganze wurde auch nochmal auf Twitter wiederholt, dass alle, die nicht in diesem Personenkreis sind, jetzt nicht mehr Teil der Bundespresse sind. Heute klingt das ganz anders, sondern in die Richtung, ja, da wurde zu der Bundespresse ja nur eine Qualitätskontrolle hinzugefügt und die Leute regen sich auf. Ich würde euch darum bitten, diese Situation jetzt innerhalb der Vorstandssitzung zu beenden und zu sagen, hey, so ist es jetzt und das ist der Stand. So, damit einfach mal die Leute, die sich jetzt zum Beispiel überlegen, ob sie da noch weiter mitmachen wollen oder nicht, klare Zustände haben. Soll ich das mal direkt gleich machen? Darf ich jetzt, danke, nur kurz, weil das vorab war, dann darfst du dir, was du meintest mit dem Alternativlos, ja, ich bezog mich darauf, nicht, dass es Konzept als solches, aber beziehungsweise in der Genese weißt du selber, wie im Chat gesagt wurde, dass bestimmte Teile ja so wichtig wären, dass der Vorstand gar nichts mehr zu sagen hätte. Ja, das stand da explizit drin und das war ja eben auch so im Metamos. Deswegen denke ich, kann ich das schon, ohne die Wahrheit neu auslegen zu wollen, so wiedergeben. Ne? Aber wie gesagt, das ist halt, man sollte da nur bedingt zurückblicken. Ja, und ich freue mich ja sehr, dass die Dinge eben nicht mehr so gesehen werden. Lili, bitte. Aber kurz. Sebolino, Dankeschön, ich bemühe mich. Du wolltest eigentlich gesammelt haben, Sebolino. Jetzt hast du auf Beitrag 2 und 3 direkt geantwortet. Ja, sorry, ich sollte mich nicht moderieren. Ne? Ja, aber wenn wir noch weiter sammeln, verliere ich den Faden. Das ist dann auch nicht günstig. Also, Wir haben klargestellt, dass das Presseteam, es wird keine neue SG gegründet, sondern das Presseteam ist eine SG. Wer sich mit diesem Label nicht wohlfühlt, das wäre dann ein Punkt, der müsste dann sozusagen dann die Arbeit in der SG aufgeben, wenn er sich dadurch in irgendeiner Art und Weise gelabelt fühlt und damit nicht. Dies war, also es tut mir leid, meine Push-to-Talk-Taste ist irgendwie nicht das Wahre. Dies war also lediglich eine Klarstellung. Insofern habe ich auch mehrfach in der Montagssitzung gesagt, es wird keine neue SG gegründet. Es gibt diese, das ist die Bundespresse, die ist eine SG, wie eben auch viele andere Teile der Partei, die hauptsächlich dienstleistend tätig sind. In dem Fall sind wir halt textlich dienstleistend tätig. So. Weiterhin gibt es jetzt, weil das gewünscht worden war von euch, dass eben dieser Flaschenhals, dieser Textstau, wie es hier jetzt nochmal bezeichnet worden ist, aufhört. Da gibt es Menschen, die sich abgesehen von mir und dem Bundesvorstand, der dann eben auch aus dieser Aufgabe entlassen ist, weil es auch nicht seine Aufgabe ist, darum kümmern, dass Texte eben sozusagen veröffentlichungsreif sind. Das sind bisher die genannten vier Personen. Ich habe weiterhin, das habe ich vorhin schon gesagt, dass ich noch mit Leuten weiterhin spreche, um dieses weiter aufzuweiten, damit es nämlich nicht wieder nur vier sind. Und es kann ja auch sein, dass unter euch jemand ist, der da mitmachen möchte und da die entsprechenden Fertigkeiten und Fähigkeiten hat. So, und damit wir einfach alles einmal auf in Anführungsstrichen Null drehen und es nicht wieder heißt, ja, der darf aber schon gleich mitmachen und der andere nicht und wieso denn und ich habe doch aber auch. Deswegen haben wir gesagt, bitten wir alle, die bisher im Presseteam dabei waren. Das ist ja auch etwas schwierig, da den Überblick drüber zu halten, eben weil in der Pressesitzung immer sehr viele Gäste anwesend sind und manche so häufig da sind, dass man schon den Eindruck hat, sie sind zum Presseteam gehörig, haben wir gebeten, einfach ein paar Referenzen reinzureichen. Das können vielerorts, das hatte ich Montag auch schon gesagt, das können bei Autoren zum Beispiel selbstgeschriebene Texte sein, Hinweis auf Blogs, die regelmäßig befüllt werden oder Hinweise auf Zeitungsartikel, die sie mal geschrieben haben, was auch immer, das ist ja total vielfältig. Bei Lektoren können wir gerne Testtexte zur Verfügung stellen, die lektoriert werden können. Bei Leuten, die jetzt, sage ich jetzt mal, Interviews führen möchten, die können ja auch mal ein Testvideo reinreichen. Da kann man, es gibt doch so viele Möglichkeiten und einige haben Gott sei Dank davon schon Gebrauch gemacht. Und von der Sache her ist es einfach nur gebeten, dass ihr kurz uns ein paar Referenzen überreicht, worüber wir uns sehr freuen würden. So, jetzt würde ich gerne die Anregung vom Masch aufnehmen, das bisschen strukturierter zu machen. Und ich würde immer Dreierpakete machen, wenn es okay ist. Auf meiner Liste, wer als nächstes dran ist, sehe ich Petra, Isan und dann Christos. Also die Liste geht noch länger, aber das sind die nächsten drei. Petra, möchtest du anfangen? Ja, ich möchte ein bisschen was Grundsätzliches. Sekunde. Wolltest du noch was sagen, Masch? Ja, ich würde gerne die Frage 1, die unbeantwortet geblieben ist, in den ersten Dreierblock verschoben wissen, sprich jetzt zur Antwort bringen. Lili, weißt du die noch? Oder, Nee, deswegen sage ich ja, ich habe schon einen Faden verloren. Masch, kannst du sie bitte nochmal sagen? Es tut mir leid. Ja, ich habe die Frage ja nicht gestellt. Ich meine, es war Tensor. Ach so. Nur es ging um die Frage, ob wir die Berechtigung wieder kriegen. Das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ja, das ist auch ganz einfach zu beantworten. Es wurden Pressemitteilungen verschickt, wo sich nicht feststellen lässt, wer die verschickt hat. Und die wurden definitiv sehr unzureichend verschickt. Es sind dadurch einige Probleme aufgeworfen worden. Und bis das nicht geklärt worden ist, können wir das jetzt leider nicht anders machen. Tenso, ich hatte dich aber vorher auch nochmal auf der Liste gesehen, deswegen habe ich das im Hinterkopf. Petra, dein Mikro. So, ich wollte ein bisschen was Grundsätzliches sagen, was mir bei Bastian einfach wieder aufgefallen ist. Ich glaube, ihr habt unheimlich das Gefühl, dass Lilly euer Feind ist oder vielleicht auch der ganze Buffo. Nein, dem ist nicht so. Wir müssen das alle zusammen irgendwie machen und glaubt das nicht immer. Also wenn ihr als erstes das glaubt, dann kann das eigentlich nur schief gehen. Und mir ist das in dieser Redaktionssitzung am Montag unheimlich aufgefallen. Lilly hat die Sache gesagt mit der Kreisklasse und Thomas Gaul hat sich unheimlich angegriffen gefühlt. Ich kannte diese Aussage von der Klausur. Hier ging es um die Qualität der Zukunft. Und Thomas Gaul hat gedacht, er wird beschimpft irgendwie, es ginge dort um die Qualität der vergangenen Jahre. Nein, das ist nicht so gemeint gewesen und es geht hier um die Zukunft. Und hört auf, bitte da irgendwie in die Vergangenheit zu schauen. Das ist die eine Sache. Da möchte ich echt drum bitten, versucht die Person von dem Inhalt hier zu trennen. So kommen wir nämlich sonst nicht weiter. Und dann würde ich gerne noch mal was zu der Qualitätskontrolle in Anführungsstrichen sagen. Da möchte ich euch ganz stark drum bitten, versucht es doch einfach mal. Reicht eure Texte ein, macht ein Probelektorat und ihr müsst dann aber auch offen sein, was zu lernen. Ich denke, das gehört dazu. Weil wenn es da wirklich ein Feedback zu gibt, ist das eine super tolle Chance, da was zu lernen und dann zu gucken, hey, wie kann ich es anders machen, wie kann ich es besser machen? Und da würde ich euch alle auffordern, da mal mutig zu sein und das zu probieren, was Lilly gesagt hat. Ihr lehnt jetzt alle massivst irgendwie was ab, was ihr noch gar nicht gesehen habt. Lasst das doch einfach mal ein paar Wochen versuchen und dann sehen wir, ob das funktioniert oder nicht. Aber im Moment lehnen wir nur brutalst irgendwas ab und kriegen uns hier eigentlich auch nur noch in die Köpfe. Und da möchte ich echt bitten, irgendwie Mut zu zeigen und was zu probieren. Okay, als nächstes habe ich, vielen Dank, als nächstes habe ich Isan. Okay. Ich bin jetzt seit 2 Jahren im Presseteam und war von Anfang an bereit, mit Lilly als Verantwortlicher zusammenzuarbeiten. Ich habe auch an Lilly durchaus eine Seite kennengelernt, die ich mag, die ich wirklich mag. Aber was die Zusammenarbeit mit dem Team betrifft, das steht auf einem anderen Blatt. Alles, was das Team angebracht hat, war nicht gut genug. Wurde liegen gelassen, nicht veröffentlicht, wofür man dann auch wieder dem Team in den letzten Tagen in unzähligen, wahrheitsverdrehenden Tweets die Schuld gab. Astrid erwähnte vorhin einen anonymen Blog, der derzeit weitergereicht wird. Ja, stimmt. Der Blogbeitrag ist teilweise unsachlich und sicher auch polemisch. Aber die dargestellten Abläufe werden korrekt wiedergegeben. Bitte glaubt mir das, denn ich habe das von Tag 1 des neuen Buchos an 1:1 miterlebt. Das Team wollte und will weiterarbeiten, aber nicht unter diesen willkürlichen und teilweise absolut unsinnigen Bedingungen. Wir wurden als Aasgeier beleidigt, eine Entschuldigung wurde verweigert und seit Tagen werden wir jetzt in Twitter weiter in Misskredit gebracht. Das ist echt nur frustrierend, das macht wütend und bringt einen auch wirklich zur Verzweiflung. Vor allem, weil es ja vor dieser Ära gut geklappt hat. Ich bin einfach nur traurig, weil ich weiß nicht mehr weiter, wie das in Zukunft weitergehen soll. Danke sehr. Christos, du als Nächster. Guten Abend. Also als erstes bin ich schon ein bisschen überrascht. Wir sind ja eigentlich alle eine Partei oder sollten das sein. In den letzten paar Jahren gab es ja immer Stress mit dem Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsgruppen, sei es mit Anita, sei es früher mit Absolem, sei es früher mit Simon Lange und wie die alle hießen. Kommen wir mal auf die Gegenwart. Was mich interessiert, ist dieses Konzept, was am Montag wohl da vorgestellt worden ist, ein Bufo-Konzept oder ein Konzept von Lilly? Das ist eine Frage an den Bufo. Des Weiteren gibt es zu den Qualitätsmerkmalen, die ich hier andauernd höre, irgendetwas zum Nachlesen, wo man sehen kann, welche Qualitätsmerkmale denn da sein müssen und wie man die erfüllt und in welchem Umfang die sein sollen. Weil einfach nur irgendwie ein Wort Qualität zu nennen, mag sein, dass es schön ist, aber da gehe ich mal von aus, dass Lilly da was Schriftliches hat. Des Weiteren würde ich euch alle mal bitten, wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Und dass wir die Gegner wieder außen suchen. Also außen heißt, momentan passieren wirklich entscheidende Sachen, die unsere Kernkompetenzen angehen. Und dass wir uns darauf konzentrieren und nicht irgendwie 2 Gruppen aufbauen, die dann Pressearbeit tätigen. Das ist einfach mal eine Bitte von mir, weil irgendwie habe ich so den Eindruck, wir verlaufen in eine Richtung, die vielleicht nicht die richtige ist, die es sein sollte. Also meine Frage ist, gibt es ein schriftliches Qualitätsmerkmal? Davon gehe ich einfach mal aus, dass ich das nachlesen kann, Lilly. Des Weiteren, ist das ein, das Konzept, das, ist das alleine erarbeitet worden von dir, Lilly, oder ist das ein Bufo-Konzept? Und das andere Konzept des Presseteams, wurde das mit ist das eingefließt worden oder nicht? Danke. Vielleicht sollen wir von hinten anfangen und dann kannst du dann auch die erste Frage nachher nochmal beantworten, Lü. Sonst kann ich loslegen zu der Frage, inwieweit das ein Bufo-Gesamtkonzept ist. Grundsätzlich ist es so, dass der Bufo Entscheidungen immer gemeinsam trifft. Das ist typischerweise ein Mehrheitsbeschluss und das hat ja auch eine gewisse Sinnhaftigkeit, dass eben Bufo da nicht auseinanderfällt. Zur Genese des Konzepts war es für mich so, ich habe, so wie jeder, wenn er in Bufo kommt, kriegt jeder seine Geschäftsbereiche und dann entwickelt man Konzepte. Und war ja relativ früh die Situation mit dem Bundespresseteam eine, wo die Wellen relativ hoch brandeten. Lilly hat ein anfängliches Konzept oder eine anfängliche Idee vorgestellt, das war, wie es war, die Wellen schlugen noch höher, aus verschiedenen Gründen. Und es zog sich, oder es dauerte eine ganze Weile, bis eben dann Lilly ihr Konzept so weit führen konnte, dass sie es einführte. Gleichzeitig gab es das Konzept der anderen, das bestehende alternative Konzept, oder was ist jetzt schwierig zu sagen, was zuerst da war, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer. Und es ist klar, dass sich der Gesamtvorstand nicht kollektiv um ein einzelnes Thema kümmert. Ja, deswegen ist aus dem Bereich politische Geschäftsführung natürlich das Thema Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt und daher auch das Konzept. Wenn also ein Bundesvorstand kommt und ein Konzept vorstellt und sagt, das würde ich gerne so machen, dann genießt er, so wie jeder andere Pirat, der kommt und sagt, hier, das will ich machen, zunächst das Vertrauen, dass er das gut macht. Und so wie bisher die Bundespressearbeit war und Handlungsbedarf da gesehen war, ist für mich dann so, dass Lilly sagte, ich habe jetzt was, das ist soweit, ich würde es gerne umsetzen, dann genießt es auch mein Vertrauen und dann trage ich das mit und sage, gut, dann probieren wir das jetzt so. Wie das genau sich dann nachher im Detail umsetzen lässt und bis ins letzte Detail haben wir das nicht ausdiskutiert, wie jetzt die Prüfungsaufgaben sind und ähnliches. Ja, wie es bei Piraten ist. Jeder genießt das Vertrauen, dass er das Konzept, wo er sagt, er hat das dann eben umsetzen kann und vorstellen kann. So ist es für mich. Das heißt, bis ins letzte Detail ist es nicht ausformuliert. In der Summe trägt der Vorstand das zunächst gemeinsam, ja. Ich freue mich sehr, dass sich da was tut, dass es ein Konzept gibt. Hat mich sehr gefreut, weil ich auch lange drauf gewartet habe. Und vielleicht sollte man dem die Chance geben, aber das ist natürlich jederzeit zu bewerten und ich glaube, dass sich keiner das so vorgestellt hat, dass es in der Art und Weise passiert und die Wellen so hochschlagen. Insbesondere, was ich vorher gesagt habe, dass die Intention ja eigentlich, was erreicht werden soll, gar nicht so weit auseinander liegt und ähnliches. Wer möchte als Nächster? Ja, nur kurz vielleicht noch zur Qualität. Hatte Christos ja angesprochen. Da möchte ich sagen, ein qualitativ hochwertigen Text ist zumindest erstmal einer, der variantenreich, abwechslungsreich ist, der vielleicht auch mal eine andere Textform wählt, also zum Beispiel ein How-to, eine Interviewform, vielleicht auch mal, wir können auch mal ein Gedicht über Vorratsdatenspeicherung schreiben, weiß der Geier, vielleicht auch mal eine Glosse oder eine Fotoreportage oder was in der Richtung. Also das ist ein Merkmal, was sehr schön ist. Ein qualitativ hochwertiger Text ist auch einer, der darauf eingeht, was sozusagen an einem Thema besonders piratisch ist, insbesondere an einem Thema, was vielleicht auf den ersten Blick nicht sehr nah an unseren Themen scheint. Das kann ja auch mal sein. Das sind so Sachen. Ansonsten gibt es ja, glaube ich, auch genug Beispiele von Piraten, die privat bloggen, die gute Texte schreiben. Die AG Digitalisierung ist es, glaube ich, oder die AG Datenschutz, eine von beiden ist es, Entschuldigung, ich muss nachgucken im Notfall, die eigentlich auch immer sehr, sehr gute Texte schreibt, also auch sehr, sehr knackig, sehr klar in der Sprache. Das sind eigentlich Sachen, wo ich denke, das sind gute Qualitätsmerkmale, auch im Allgemeinen. Ansonsten ist es natürlich so, dass ich gerne auch, das wisst ihr, weil man es da am ehesten nachlesen kann, auch am ehesten kostenlos nachlesen kann, auf die Wikipedia verweise, eben weil sie für jeden verfügbar ist von uns. Da sind auch sicherlich sehr viele Texte zu journalistischen Darstellungsformen, was sie ausmacht, was zum Beispiel einen Bericht von einer Glosse unterscheidet, etc. pp. Ansonsten müsste ich sehen, aber ich weiß eben nicht, ob ich das wegen Urheberrechten digitalisieren darf, was ich noch sozusagen in meinem eigenen Archiv habe. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Es gibt nichts Schriftliches zu den Qualitätsmerkmalen, die du voraussetzt. Habe ich das jetzt richtig verstanden, Lili? Das sind ja keine, die ich persönlich voraussetze, sondern Qualitätsmerkmale von Texten im Allgemeinen, von Texten für die Öffentlichkeitsarbeit. Man kann durchaus auch mal bei anderen Parteien klauen gehen und gucken, was die vielleicht gut und schick machen. Das sind doch keine Qualitätsmerkmale, die ich mir persönlich ausgedacht habe. Ja, die gut, jetzt sozusagen Lilly-Merkmale sind. Ja, mir geht es aber darum, du bringst ja diese Qualitätsmerkmale ein, bringst das den Leuten, haust es den Leuten um die Ohren und dann müssen die irgendwas ja auch schriftlich in die Hand kriegen. Die können ja nicht vorher ein journalistisches Studium mit 5 Jahren durchschreiten, um dann alle einzelnen Punkte zu können. Das verstehe mich nicht falsch und ich will auch keine Diskussion mit dir hier führen, aber es wäre halt schick, wenn du das irgendwie schriftlich fixieren könntest als Rahmenbedingung für deine Mitarbeiter. Also ich hoffe, dass die Leute, die schreiben können, die das dann eben auch können, dass die dann zu uns kommen. Also schreiben ist auch eine Sache, das kannst du nur bedingt lernen. Also entweder hast du ein Talent oder nicht. Das ist wie bei Sprachen. Ich zum Beispiel habe kein Talent für Chemie, habe da immer völlig gefailt. Das kann man dann auch in 5 Jahren Chemiestudium nicht lernen. Das hat mit dem Studium wenig zu tun und mit irgendwelchen Sachen. Also wir hatten doch auch vorher Leute, die gut geschrieben haben, obwohl sie, was weiß ich, eigentlich Maurer waren. Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Deswegen sagen wir doch, reicht einfach Texte ein, wo man dann einfach gucken kann. Und manche Texte, ich weiß, wir haben auch viele Leute, die beispielsweise an Legasthenie leiden, aber wenn der Text inhaltlich top ist, dann kann man das mit einem guten Lektorat total gut aufbügeln. Das ist gar kein Problem. Aber wenn der Text eben die Ausgangsbasis schon, sage ich jetzt mal, nur so mittel ist und das Lektorat nur so mittel, dann wird eben auch kein guter Text raus. Okay, danke. Ich habe jetzt, Atropos, du warst vorher auf der Liste, bist zurückgesprungen und jetzt wieder zurück, wenn es was anderes ist, dann würde ich dich gern hinten einreihen. Nee, ich hatte Verbindungsprobleme und ich würde gerne meinen Listenplatz behalten, sozusagen. Weil ich bin unterwegs. Dann habe ich dich, dann Sami hat noch nichts gesagt in dieser Runde und dann dich wieder, PR02. Und dann ist wieder der Block voll und die Fragen zu beantworten. Okay, eigentlich wollte ich nur mal kurz sagen, soweit ich die deutsche Satzung kenne, ist Öffentlichkeitsarbeit und damit auch Hauptaufgabe des Bundesvorstandes, so er präsentiert die Partei nach außen und damit hat er auch alles Recht dazu bestimmen. Also ist nicht demokratisch, es ist eine Exekutivaufgabe und damit darf das Top-Down sein? Also diese ganze riesige Aufregung, ja, in diesem Punkt, da ich den Bufo vorhin kritisiert habe, hier muss ich ihm einfach recht geben. Danke sehr. Dann Sammy, möchtest du? Ja, das Problem ist, ich bin jetzt 73, ja, stimmt, noch. Ich schreibe, seitdem ich 27 bin und darf dann jetzt Texte und Textproben vorlegen von Geschriebenem und zwar folgenden Leuten. Lilly, Thomas Ney, wie heißt sie, die mit den blauen Haaren, die ich so mag. Fällt mir gerade nicht ein. Lilly, hilf mir mal auf die Sprünge. Susanne. Susanne, genau, danke. Und noch irgendjemandem, die sich selbst oder wer auch immer geprüft hat. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das Ganze, um es mal ganz freundlich zu sagen, ein bisschen makaber, diese selbsternannten Prüfer, die sich selbst geprüft haben gegenseitig oder wie auch immer. Und muss gestehen, ich empfinde es einerseits wie eine Ohrfeige, andererseits auch als Frechheit und drittens, und das habe ich schon geschrieben, als Anmaßung. Und das verleidet mir eigentlich jegliche Lust, irgendwo noch mitzuarbeiten, weil auf diese Art und Weise bin ich in dieser Partei noch nie behandelt worden. Es ist relativ neu. Danke. Per 02. Ja, noch ein paar Fragen zu dem Konzept. Also, ihr habt eben gesagt, dass ihr möglichst mit den Leuten zusammenarbeiten wollt, mit auf die zugehen. Dazu zwei Fragen. Einmal, inwiefern wurden Mitglieder des bisherigen Presseteams in die Erstellung dieses neuen Konzepts mit einbezogen? Gab es da irgendwelche Gespräche? Das zweite ist, nochmal das, was der Christos eben gesagt hat, wo ist das festgehalten? Du hast eben gesagt, Sebolino, dass wenn sowas entschieden ist, dass ein Mehrheitsbeschluss des Vorstandes ist, ist dieser Vorstandsbeschluss beruhend auf einem Textstück? Ist da irgendwas Lesbares? Ist dieses Konzept in dem Beschluss festgehalten? Können wir den Beschluss sehen? Ja, das wären erstmal die Fragen. Es gibt keine Beschlüsse darüber, wie, also darüber wird nicht formal abgestimmt. Ja, wie ich eben gesagt hatte, wie gesagt, sie hat ein Konzept, dass sie gerne umsetzen möchte. Und so wie ich sage, mich beschäftigen folgende Dinge zum Thema Datenschutz und P-Shop. Was denkt ihr dazu? Kann ich das so machen? Wollen wir das so machen oder nicht? Da würde nichts dahingehend verschriftlicht. Und genauso jetzt auch, wie ich sagte, mit Mehrheitsbeschluss. Das ist auch nicht wortwörtlich zu verstehen, ja, weil das ist ein Nicken und ähnliches, ja. Also das ist jetzt nicht so zu sehen wie bei einer Vorstandssitzung oder wir schicken uns da nicht gegenseitig in Tickets ins Redmine. Aber das wird nicht anders sein als bei jedem anderen Vorstand, auch sei es Landesvorstand oder Kreisvorstand. Hab ich das schlecht beschrieben? Was sagt ihr, Kollegen? Oder seid ihr alle eingeschlafen? Glaube ich mal eher nicht, ne? Nö, ich habe das Montag auch schon so gesagt, dass wir es halt auf der Klausur besprochen haben. Und um die Frage noch kurz zu beantworten, ich hatte eine Idee, wie die Pressearbeit läuft, nachdem ich mir das dann 3-4 Monate angeguckt habe. Und dann kam eben euer Konzept dazu und aus beiden zusammen ist jetzt das entstanden. Das habe ich Montag, glaube ich, auch so erklärt, dass eben die Wünsche nach Flaschenhals und so weiter und so fort, dass das mit aufgenommen wurde etc. pp. Da hätte ich eine Nachfrage. Was wurde aus dem Konzept übernommen? Die Aufteilung der Aufgaben nach Lektorat, Korrektorat und so weiter und so fort. Die Sache mit den externen Autoren, da waren wir uns ja schon einig. Das hat jetzt, glaube ich, noch mal jemand im Mumble-Chat geschrieben oder im Pet-Chat. Das weiß ich jetzt nicht, wo ich es gelesen habe. Und die Sache mit dem Punktesystem, das ist jetzt in eine Qualitätssicherung übergegangen, weil die Bepunktung sich als ein bisschen sehr formal erwiesen hat. Und wie gesagt, die Sache mit dem Flaschenhals, das habe ich ja schon immer gesagt, das ist ja so das Schlagwort, was dann immer kommt, was ich jetzt vom Wording her übernommen habe. Was auch ja Thomas nochmal deutlich gemacht hat als eines der wesentlichen Probleme im bisherigen Arbeitsprozess. Und ich würde gerne noch sagen, der Prozess ist ja nicht abgeschlossen. Wir können uns das Konzept, das uns vorgelegt wurde, jederzeit nochmal anschauen und eventuell noch Dinge übernehmen, zum Beispiel die Prozesse, wie sie aufgeschrieben wurden, das ist ja nicht grundsätzlich nicht verkehrt. Wir haben da jetzt halt ein Problem damit, dass dort Metamos als Tool aufgeschrieben wird, das aktuell kein wirklich offizielles Tool der Piratenpartei ist. Aber grundsätzlich kann man sich das jederzeit nochmal anschauen und integrieren. Das ist ja nicht so, dass das jetzt komplett vom Tisch ist. Ja, Pernutzo, du hast die Gelegenheit, dass keiner hinter dir am Mikro steht. Ja, schwierig, weil wenn ich halt nicht zwei Texte habe, die ich irgendwie quantifizierbar nebeneinander liegen habe und sehen kann, das steht da und das steht da und so ist es jetzt, es ist halt immer so eine Unsicherheit, was denn jetzt Sache ist. Dann hätte ich noch eine Frage. Tatsächlich, Thomas, nee, ihr habt alle mitbekommen, was da für eine Diskussion vorher war. Und ihr habt euch dann gedacht, hey, das ist eine super gute Idee, wenn wir den jetzt da beauftragen. Darf ich kurz nur dazu sagen, es gibt, du sprichst jetzt von Beauftragen. Eine Beauftragung ist typischerweise etwas, was ausgeschrieben wird und was der BUFO dann worüber abstimmt, das zu geben. Das hat auch Lilly vorher gesagt, dass das nicht der Fall ist, sondern es geht um ein Lektoratsteam, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die beiden zum Team dazu kämen, um zu lektorieren. Deswegen würde ich jetzt einfach, weiß ich nicht, wieso du jetzt das als Beauftragung des Bundesvorstands so siehst. Bei der Gelegenheit, wo ich jetzt noch am Mikro bin, würde ich gerne nochmal in die Runde rufen, weil wir sind ja wirklich viele und ich kann mir vorstellen, dass viele auch gerne noch was sagen wollten. Es wurde ja ich habe aufgrund der vielen Telefonate noch nicht geschafft, das, die Aufzeichnung vom Montag vollständig anzuhören, aber was ich auf jeden Fall gehört habe, ist, dass die Leute, dass die Struktur mit dem Mikrofon als nicht super niedrigschwellig angesehen wird. Von daher möchte ich gerne mal hier hochstupfen ans Mikro. Alle diejenigen, die sich nicht trauten oder am Überlegen waren, ob sie was sagen wollten. Wir hatten jetzt ja einfach ein paar Leute, die häufiger gesprochen hatten und das Mikrofon ist offen für jeden. Wir freuen uns. Das war jetzt ein bisschen schnell. Könnt ihr mir kurz sagen? Mal den Marsching rein, wenn er will. Der ja, hat ja, das ist eine wahre Orchidee, eine Perle hier am Mikro. Auf geht's. Also, das Mikrofon ist deins. Er ist deins. Ich bin deins. Okay. Es ist unglaublich schwer für mich hier gerade zuzuhören. Ich bin beruflich im Moment sehr, sehr eingebunden. Ich kriege sehr wenig mit, was Twitter, andere offizielle oder nicht so offizielle Parteimedien angeht, außer in den entsprechenden Telegram-Gruppen Vorstands, das, wo wir zusammenarbeiten und wo wir entsprechende Beschlüsse vorbereiten, dann hinterher verschriftlicht im Ticketsystem abgestimmt werden und so weiter. Sind zwei Dinge schwierig. Nach dem, was ich mitbekommen habe, und es war echt nicht viel, aber bei so einer Aufregung ist man als Pirat ja nicht davor gefeit, Dinge mitzubekommen. Punkt eins ist, ich sehe einen unglaublich führungsschwachen Bundesvorstand, der die Chance gehabt hätte, auch innerhalb der letzten Wochen, denn das Ganze scheint ja jetzt nicht innerhalb von ein paar Tagen eskaliert zu sein, ein Konzept so zu erstellen, dass es verschriftlich ist, vorgestellt werden kann und tatsächlich dann auch nicht mehr so angreifbar ist, wie das jetzt ist, und zwar alleine dadurch, dass es das Konzept gar nicht gibt. Also das Konzept ist irgendwie da. Es wurde auch erklärt in der Sitzung, die ich mir ungefähr zu einem Drittel anhören konnte bisher. Der Tonfall ist, gelinde gesagt, schwierig. Auch gerade, liebe Astrid, du weißt, ich mag dich, aber eine Isan am Anfang eines kritisierenden Satzes wegzubügeln mit dem Hinweis auf etwas, das mit dem Wortbeitrag nichts zu tun hat und dann einfach ja da liegen zu lassen, den nächsten aufzurufen. Unglaublich schwierige Gesprächsführung und unglaublich schwierig, finde ich, wie er mit Kritik umgeht. Ihr habt die Chance und ihr solltet die Chance nutzen, dass ihr das, was da jetzt so Konzept genannt wird und im Raum wabert und von allen möglichen Seiten angegriffen wird, schriftlicht, dass ihr einen kurzen Umlaufbeschluss dazu macht, zu diesem, was da aufgeschrieben wurde, und dass ihr das dann veröffentlicht. Kann niemand mehr sagen, das ist irgendwie durch Kopfnicken und nettes Augenzwinkern Und ja, quasi war ja keiner dagegen, also waren alle dafür beschlossen worden, sondern es gibt tatsächlich etwas, über das lässt sich auch diskutieren. Ich höre hier was von Qualitätskriterien, ich höre hier was von einer PM, die irgendwie rausgegangen sein soll, die nicht den Qualitätskriterien entsprochen hat. Ganz ehrlich, Leute, wir machen viel zu wenig Öffentlichkeitsarbeit. Und wenn man einfach mal aus vollen Rohren schießt, dass dann ab und an auch mal eine Fehlzündung dabei ist, ja, da kann ich drauf scheißen. Anscheinend ist hier Qualität im Moment und Befindlichkeit wichtiger, als tatsächlich mal zu arbeiten. Das ist das, was sich mir darstellt, und zwar als jemand, der sehr interessiert ist, aber der halt nicht jede Seite sich angehört hat und der nicht alles mitbekommt, sondern nur das, was jetzt hier in der Sitzung gesagt wird und was vorher in Sitzungen gesagt wird. Ich finde das extremst schwierig, auch menschlich schwierig auszuhalten, was hier gerade passiert. Von beiden Seiten wohlgemerkt. Aber ihr seid der Bundesvorstand und ihr hättet die Chance, wenn ihr schon Führung haben wollt, dass ihr das auch nutzt und dass ihr dann auch bitte irgendwas so veröffentlicht, dass man es nachvollziehen kann. Danke sehr, ich gebe nur noch ein bisschen Nachhall. Gut, vielen Dank wirklich dafür. Dann würde ich jetzt quasi die letzte Runde einläuten, damit wir das auch so gegen Schluss stehen haben, weil ich das ganz gute Worte fand. Wer nochmal ins Mikro möchte, bitte. Und dann Atropos, jetzt bist du wieder weg. Ist entweder technisch bedingt, vielleicht kommst du ja nochmal hoch. Ansonsten bis dahin, Bastian. Dankeschön. Prinzipiell, was der Herr Marsching sagt, mit einem kleinen, wie sag ich mal, einem kleinen Appendix. Wir haben heute auch gehört, es gibt gar kein Konzept. Auch der Bundesvorstand hätte keins beschlossen. Es ist ja nun auch heute rausgekommen. Ich fand die Nachfrage sehr gut von Christos. Weil das hätte man ja gerne vorher diskutiert, wenn es denn eins gegeben hätte. Das ist ein Konzept, was ich sage, aus dem Bauch heraus, gerade mal 5 Minuten vor der Sitzung selbst erfunden. Man möge das auch gerne evaluieren, ob es wirklich so ist, aber die Vermutung drängt sich ja so auf. Wenn man ein Konzept hätte oder gehabt hätte, dann hätte man ja das auch mehrfach woanders vorgetragen, könnte es auch hier zitieren und müsste nicht ständig rumeiern, dass es ganz anders gemeint sei. Konzept ist Konzept. Das kann ich irgendwo nachlesen. Und ich glaube, dass auch dieses Presseteam sich sehr gefreut hätte, wenn es ein Konzept gegeben hätte, was man mit ihm diskutiert hätte. Hat man nicht. Man hat gesagt, das ist jetzt so. Weil ich habe das so entschieden. Ich lege die Kriterien fest. Ich weiß das alles besser. Das ist keine Lösung unserer Probleme, weil das schafft nur Widerstände im extremsten Maße. Sonst wären wir so viele nicht heute hier um diese Uhrzeit. Weil alle offensichtlich ziemlich aufgeregt sind, was hier passiert ist. Und das kann ich so verstehen. Manche Menschen haben hier relativ viele auch emotionale Probleme mit diesen Dingen. Das wird überhaupt nicht irgendwie berücksichtigt. Und ich fordere auf, nachzuweisen, dass es tatsächlich bei der Klausurtagung, dieser berühmten Klausurtagung, an der ja alles besprochen worden sein soll, ein Konzept vorgelegen hat, wo man wenigstens ansatzweise besprochen hätte. Dann würde sich auch der Bundesvorstand ehrlich machen. Alles andere ist, glaube ich, nur rumgeeier, weil man den Schaden begrenzen will. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Wir kommen hier nur mit Ehrlichkeit weiter. Dankeschön. Danke dir. Und dann liegen die letzten Worte bei dir in dieser Runde. Atropos, bitte. Okay, ich habe maximum 4 Minuten, weil dann fährt der Zug. Was jetzt hier oft gehört wurde, es gibt keinen Beschluss. Wo ist der Beschluss? Wo ist die Dokumentation? Vielleicht einfach einen kleinen Wunsch an den Bundesvorstand. Dokumentiert doch solche Sachen einfach, sei es im Notfall per Einzelbeschluss. Weil dann kann man den, wenn da jemand mit einem Vorwurf kommt, ja, wo ist das? Da ist das Rett mein Ticket. Lies es durch. Oder da ist die Aufzeichnung. Lies. Und damit kann man sich einfach Ärger halten. Läuft das PPV ziemlich gut seit Jahren. Danke dir. Dann eine gute Reise, wenn der Zug gleich fährt. Ja, dann danke ich euch allen für eure Geduld, für euer Interesse an dem Thema oder für die Demonstration eures Interesses an Thema, weil ihr alle so lange so fleißig bis jetzt ausgeharrt habt. Ihr seid immer noch 64 Zuhörer. Und ja, plus Vorstand und Gabriele, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob wir heute eigentlich schon Danke gesagt haben an dich fürs Protokoll führen. Und dann beschließe ich damit die Sitzung für heute. Und ja, beende das. Astrid, du kannst die Aufnahme damit beenden. Und nochmal verbunden mit einem Dank auch an meine Vorstandskollegen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vergesst nicht, wenn es etwas gibt, wir sind immer da, schreibt uns vorstand@ oder einfach per DM bevorzugt, lieber DM als Blogpost und ähnliches. Wir hören euch zu und versuchen, unser Bestes zu tun. Danke euch. Sibolino, war das das Ende der Sitzung oder möchtest du noch weiteres mit Sonstiges aufrufen? Hatten wir noch was? Gibt es noch weiteres für Sonstiges? Ansonsten, dadurch, dass der nicht öffentliche Teil durch ist, ist es auch damit das Ende der Sitzung. Hast du noch einen spontanen Antrag? Nö, ich nicht, aber vielleicht jemand anders, weil wir hatten jetzt ja nur steht zum Beispiel noch drin, Sonstiges, so als Terminankündigung, BBT 2018.1 und AVEU, so als Werbeblock. Gut, ich dachte, wir waren schon beim nächsten Bullet Point. Dann noch für diejenigen, die bis jetzt immer noch trotz allem in der Aufnahme hängen oder auch euch, die ihr noch zuhört, erinnere ich an den Bundesparteitag am 9. und 10. Juni in Simmerda und der ist natürlich gleichzeitig verbunden mit unserer Aufstellungsversammlung für die Wahl zum Europaparlament. Noch jemand Anregungen und Termine, die er gerne nennen würde? Nicht zu vergessen natürlich unseren dicken Engel. So, dann jetzt final. Damit ist die Sitzung geschlossen. Ja, dann vielen Dank an die Kollegen und die Zuhörer und schönen Abend. Ich sage auch Dankeschön und schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Formuliert weiß man nach diesem Abend, warum es Prozenthürden für welche Wahl noch immer gibt. Der Aufnahme läuft noch, Astrid. Sekunde.